In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Nee, ich wollte nur sagen, jetzt merkt man eindeutig, dass dem HSV so ein Spieler, ja, ich sag mal, von Weltklasse-Format fehlt. Oder wie Lothar Matthäus es sagen würde, es fehlt ein absoluter Top-Spieler. Habt ihr das mitgekriegt, wie das dass Lothar Matthäus so eigentlich der Einzige ist, der den Rodriguez von Bayern richtig aussprechen kann? James. Er hat aber auch mal eine Zeit lang James gesagt, da habe ich immer gedacht, er meint Jamas. Er wäre Grieche. Noch ein Mass. Noch ein Mass. Gibt's ja. Oder auch Mass. Ja, auch Mass. Ah, der du das ist, Hamas heißen die doch, oder? Das ist ja großartig. Ich habe mir nämlich James Rodriguez hier als Themenpunkt notiert, weil ich wirklich von der Entwicklung so begeistert bin, diese Spielers. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab den als Hintergrundbild jetzt auf dem Handy. Nee, pass mal auf. Ja, zu Recht. Und ich und erinnere immer, wenn ich eine Bratkartoffel richtig röste auf der Arbeit, mache ich diesen Finger ans Gesicht, an den Kopf, weißt du? Macht er doch immer beim Torjubel, weil er smart ist. Ey, das ist auch eine unsägliche Scheiße, dass jeder halbwegs bekannte Fußballer jetzt immer so seinen speziellen Jubel Signature-Victory. Ja, aber was soll denn der Scheiß, bitte? Der eine, der rührt die ganze Zeit da in der Handfläche rum. Dann der Lewandowski, der sieht immer aus wie ein Geistesgestörter. Also, sagt mal bitte eure Nerv-Victory-Gestures. Ich habe nämlich meine, Pocho, was ist deine? Meine Nerv-Victory-Gestures? Ja, von irgendeinem Spasti da, der da rumläuft im Fußball. Beim Fußball? Ja. Also mich würde das so sehr nerven, dass ich jetzt auf Anhieb gar keinen wüsste, der einen besonders extrovertierten Jubel macht. Wüsste ich jetzt gar keinen. Also naja, Luca Toni ist schon significant damals gewesen, der Ohrschraubenmann. Aber das war noch cool, weil das war ja. Ja, aber ich, wenn ich euch meinen sage, dann denkt ihr, was für eine dumme Sau. Wahrscheinlich hast du recht. Also mir geht das auch von Ronaldo so ein bisschen auf den Nerv, aber wenn es einer sich erlauben kann, dann er. Wer hält sich denn immer den Finger so blöde an den Mund? Wer ist denn das nochmal? Da hält sich doch. Hamas? Nee, so blöde. An so. Bund? Ja. Ist das nicht Lewandowski? Der hat doch zwei. Einmal diese komische überkreuzte Kacke. Und ja, dann das macht er nicht mal. Das Überkreuz ist 2017 gewesen. Jetzt macht er dieses. Ja, wirklich. Ohne das macht er Scheiße. Ja. Damit man es erkennt, wann er das Tor geschossen hat, wa? Genau. Nee, also das ist das, was mir als erstes eingefallen ist. Mit diesem blöden Finger am Mund. So, jetzt, was hast du denn für einen? Ich weiß nicht, ob er den kennt. Möglicherweise du als Stuttgarter dürftest ihn kennen. Pocho, bei dir bin ich mir nicht sicher. Du als Part-Time-Fußball-Fan. Ganz klar. Jedenfalls in der Bundesliga. Ganz klar. Immer wenn ich das sehe, raste ich innerlich aus. Bin aber zu faul zum Ausrasten. Martin Harnik. Oh, das kennt ihr das, wenn er dieses Lasso-Ding macht und dann so auf dem Boden? Nee. Ich habe aber Martin Harnik komplett bei mir getilgt im Gedächtnis. Also das ist diese Person, ja, also immer wenn man Martin Harnik sieht, denkt man eigentlich, es geht optisch nicht mehr schlimmer und er zeigt es Saison für Saison, dass es noch tiefer runtergeht. Ich kann den einfach nicht mehr sehen. Es ist wirklich, hat gar nichts damit zu tun, wie er Fußball spielt. Also ich finde diesen Menschen fast so unästhetisch wie Dieter Stöger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ein fürchterlicher Schmutzfink. Ich zeige ihn euch mal kurz. Oh, da freue ich mich schon drauf. Wusstet ihr eigentlich, dass Martin Harnik im alles entscheidenden Spiel für den VfB Stuttgart, als es darum ging, ob Stuttgart jetzt absteigt oder nicht, sich einen geilen pinken Porsche gekauft hat? Der war nicht im Stadion. Der ist im Video? Der ist zur Porsche-Niederlassung in Leinfelden-Echterding oder Filderstadt gegangen und hat sich da so einen crazy farbenen Porsche abgeholt, GT3. Wer war das? Wer? Matze Harnik. Das ist ein sehr, sehr guter Kumpel. Guckt euch das mal bitte an, dann fällt es euch wie Schuppen aus dem Arschloch. Dann gucke ich mal, ob das wirklich so ist. Ich melde dann auch, ob es irgendwas aus dem. Ach ja, jetzt wirklich sehe. Wenn du schon das Thumbnail reicht schon, ja. Ja, ich erinnere mich. Ja, wenn ich es jetzt sehe, kenne ich es, klar. Ist das behindert? Aber was ist denn das? Das ist durch Ronaldo entstanden, diese Torjubel, also Special Signature Move Torjubel-Scheiße. Ist durch Ronaldo so ein bisschen gekommen, oder? Ja, oder doch. Luca Toni war so der Erste, wo es mir richtig aufgefallen ist und dann eigentlich Ronaldo. Boah, ich muss kurz, das ist ein schönes Thema, finde ich gerade. Hat das was mit FIFA zu tun? Weil ja jetzt auch an diesem Spieltag Fortnite so eine wichtige Rolle gespielt hat. Das habt ihr schon mit. Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Oh, dann muss ich euch das gleich mal erzählen. Da kann ich hier direkt in die Analyse gehen zu VfB Stuttgart HSV, weil gegen 18 Uhr. Hast du gerade anal gesagt? Da muss ich die Tür hier öffnen, da kommt meine Tochter nach Hause von einer fetten Party. Also folgendes. Also Stuttgart HSV 1-1, soweit so klar. Der Hölby, sagt man, glaube ich, zu ihm, hat früh das 0-1 gemacht für Hamburg und hat dann diesen Fortnite-Jubel gemacht, wo man sich das L so vor die Rübe hält und dann so behindert tanzt. Ja, Potscher, du weißt das vielleicht. Kennst du den Jubel? Ich spiele Fortnite oder habe Fortnite gespielt und diese Art Jubel ist mir nicht durch Fortnite bekannt. Also. Na, welches Spiel ist denn das sonst? Ja, ich weiß, dass man da solche Emotes zeigen kann, aber ich weiß nicht, dass das ist. Ja, das war zuerst. Aber wahrscheinlich hat das irgendein Reporter nur gesagt, weil er irgendwo in zwei Nachrichtensendungen was über Fortnite gelesen hat und denkt, das muss er auch mal ankündigen. Nein, das hat Gideon Jung verraten, dass er. Wer ist der Gideon Jung? Da ist der jetzt schon wieder Gideon Jung. Ist der Innenverteidiger da bei den Hanseaten. Jetzt pass auf. Und dann, kurz vor der Halbzeit, haut ja Ginne da so ein Abpraller rein. Ginczek macht das Tor. Ja. So. Ja, tolles Tor aber auch. Das und danach rennt Daniel Ginczek auch mit so einem Fortnite-Jubel, also im selben Spiel, rennt mit so einem Fortnite-Jubel Richtung Eckfahne, dreht sich einmal und klatscht dann gegen die Eckfahne, was wiederum Gideon Jung dann zum Anlass nahm, den guten Daniel Ginczek mal ordentlich am Kragen zu packen und richtig zuzudrücken. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Ginczek Gideon Jung weggestoßen hat. Und später stellte sich Folgendes raus. Gideon Jung ging davon aus, dass Daniel Ginczek sich mit diesem Jubel über Nikolai Müller lustig machen wollte, der ja beim ersten Saisonspiel Kreuzband da gerissen hat. Und Daniel Ginczek hat später aufgeklärt, das war ein Jubel aus Fortnite. Ach, du meinst diesen Propellermann, den er gemacht hat, mit dem Arme ausgestreckt und dann gedreht. Ja, es war nämlich ein Jubel, den er vorher in seiner WhatsApp-Gruppe beschlossen hat. So. Und da würde ich sagen, ganz kurz. 2018, da sind wir angekommen. So, Ricky, aber jetzt mal ganz im Ernst. Hast du das Interview gesehen nach dem Spiel, was Ginczek mit Sky geführt hat? Ja. So, und da hast du auch ihm ins Gesicht geguckt, als sie ihn gefragt haben, ob das eine Rolle spielen würde, dass das mit dem Jubel von Müller gleichzusetzen wäre, wie der gelacht hat, wie schelmig. Natürlich haben die da. Du glaubst wirklich, dass der. Nee, ja. Nein. Doch, dem traue ich dazu. Pass auf, den Ginne kann ich gut einschätzen. Das ist ein ganz bodenständiger Typ. Ja, so sieht er auch aus. Das mag ein ganz ich. Bodenständiger Typ. Ey, jetzt mal ehrlich. Ich habe den Knall nicht gehört, Junge. Ich war letztes Jahr. Im Pocho immer sowas gleich negativ konnotiert. Dem traue ich das zu. Das liebe ich am Pocho. Ich war letztes Jahr mit Daniel Ginczek und Vibi zusammen im Urlaub auf Instagram. Also, Diana Steinhaus, die arbeitet bei uns in Langenhagen. Nein, Daniel Ginczek ist mit Wiebke zusammen. Mit Wiebke? Wiebke. Achso, ich dachte Bibiana, Bibi. Nee, Vibi. Die verteilt hier Köln in Langenhagen. Genie Vibi Love, Instagram. Und da war ich mit denen im Urlaub und da habe ich sofort erkannt, die Vibi, das ist eine, die sagt, also die rennt so ein bisschen im Geld hinterher und der Daniel will einfach nur spielen. Der will nur kicken. Das ist sein Hobby und mir ist schon aufgefallen, dass die Vibi so ein bisschen die Hand auf den Daniel hat und da muss er sich immer cool stylen und muss sich irgendeinen abgefahrenen Flitzer kaufen. Das gefällt der Vibi. Also das habe ich. Vibis Beauty Blog? Das könnte ich mir sogar fast vorstellen. Aber ich bin dann irgendwann ausgestiegen, weil ich mich bei Instagram abgemeldet habe. Also habe ich vielleicht was verpasst. Du hast absolut recht. Aber lass mich das mit dem HSV noch kurz abschließen, weil ich muss wirklich ein paar Sachen ansprechen. Das ist wirklich interessant gewesen, ein HSV mal live zu sehen, weil man sieht das ja immer so, was weiß ich, bei Sky und durch den Kommentar wirst du ja auch immer in so eine gewisse Richtung gedrängt, wie man jetzt den HSV zu finden hat oder eben nicht. Also so kommt es mir manchmal vor. Und jetzt habe ich die Jungs mal live gesehen. Und was man denen wirklich zugutehalten muss und was man auch ein Stück weit erwarten kann von jemandem, der ums Überleben kämpft, ist, dass sie wirklich kämpfen. Also das hat mir viel Respekt abverlangt, mit welcher Einsatzbereitschaft die wirklich noch in der 90. Minute irgendwas versucht haben. Jetzt kommen wir aber zum Hauptproblem. Die können halt gar nichts. Also der VfB hat sein schlechtestes Spiel seit unter Korkut auch, der, auf jeden Fall, warte kurz, unter sein schlechtestes Spiel wahrscheinlich unter Korkut abgeliefert, wenn nicht sogar der ganzen Saison. Es war unglaublich schlecht, was Stuttgart da gespielt hat. Dennoch haben sie es hingekriegt, das Spiel nicht zu verlieren. Sie hätten es sogar gewinnen können. Und beim HSV geht halt null. Die haben ein Riesenproblem im Sturm, auch wenn immer von diesem Arp gesprochen wird. Der hat jetzt zwar nicht gespielt, aber die haben wirklich ein enormes Problem. Ist im Abi-Stress. Ja, da wäre ein bisschen Ablenkung auf dem Platz gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall haben die ein Riesenproblem im Sturm. Die haben niemanden, der irgendwelche Tore schießen kann, gefühlt. Dann gibt's keine Spieler, die irgendwelche coolen Flanken mal reinschlagen können. Die haben den Ito da auf links. Das ist eine absolute Maschine, den würde ich immer spielen lassen, weil der supergeil die Spieler da ausspielen kann. Aber wenn es darum geht, einen Ball irgendwie in Strafraum zu bringen, da ist da noch einiges an Luft nach oben. Aber insgesamt gesehen muss ich sagen, was mir wirklich imponiert hat, ist, wie der Titz die Mannschaft inzwischen wieder ja ansehnlichen Fußball spielen lässt. Und ich sage euch noch was, Matti Steinmann ist jemand, den muss man auf dem Zettel haben. Das ist, also, der hat ja schon mal Bundesliga gespielt vor diesem Hertha-Spiel, wo er dann vom Titz wieder ausgegraben wurde. Und ich rätsel wirklich, wie es ihm nicht gelungen ist, seine vorherigen Trainer beim HSV zu überzeugen, weil was der da spielt, ist fast schon zu gut für den HSV. Das ist ein richtig, richtig guter Spieler. Dass Louis Holtby wie der späte Macaulay Culkin aussieht? Ich glaube, du hast den späten Macaulay Culkin noch nicht gesehen. Ich habe den ersten Podcast mit ihm gehört und mir geht's richtig gut. Da siehst du ihn ja wirklich auch mal so richtig von Angesicht zu Angesicht. Ich habe den gesehen bei irgendeiner Talkshow und der sieht ja schon ziemlich scheiße aus. Und dem geht's gut, der hat viele Immobilien in New York. Naja, wenn du da eine Immobilie hast, ist ein bisschen saniert, Alter. Na, mit Sicherheit, aber es ist ja auch kein Wunder. Der wird ja wahrscheinlich nur allein von Kevin allein zu Hause jeden Monat so viel Geld einnehmen. Ja. Dass er sich halb New York so selber kaufen kann, wie er gerade Bock hat. Ja, aber der Holtby ist vielleicht auch noch eine interessante Personalie. Da müsst ihr mir vielleicht, vor allen Dingen du, Chris, du bist ja ein bisschen näher dran an Hamburg als ich. Der ist ja rausgeflogen, ja, unter Guardiola, wollte ich fast schon sagen, aber es war Gisdol. Ja, passt, naja. Ja, der ist ja unter Gisdol rausgeflogen und saß dann nur auf der Tribüne. Das habe ich richtig abgespeichert, oder? Ich glaube, so war es, ja. So, und dann kam ja der Hollerbach, dann ging auch nichts. Also da hat er sich wieder nicht durchsetzen können. Und jetzt kommt sein Buddy Titz und plötzlich spielt er wieder eine tragende Rolle. Und finde ich, macht seine Aufgabe auch gar nicht so schlecht. Ja, also nicht nur wegen dem Tor, sondern auch sonst. Bemüht, funktioniert alles. Ist das, oder wo ist jetzt das Problem? Lag das an den Trainern oder ist... Ich weiß es nicht. Lass mich meine Frage zu Ende formulieren, weil das jetzt kommt ja erst. Oder ist Holtby wirklich so ein Arschloch, ich muss es so sagen, dass er unter Trainern, die ihm nicht so richtig liegen, er einfach die Leistung verweigert? Das muss man doch an der Stelle nachfragen können, oder? Das wollte ich nämlich sagen. Ich glaube, er antizipiert Situationen sehr, sehr gut. Ich glaube, der weiß auch ganz genau, wie er mit dem Publikum spielt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Der ist immer, wenn er mal ein gutes Spiel macht, dann pusht er die Fans auf und wenn er dann aber auch gar keine Rolle spielt, dann möchte er aber auch am liebsten gar nicht existieren. Also das ist, glaube ich, menschlich ist das ein Riesenarschloch. Es kann ich mir gut vorstellen. Es wirkt fast so. Nee, es wirkt fast so, ne? Also grundsätzlich von den Anlagen ist das ein guter, der ist auch gar nicht mehr so blutjung, ne? Der müsste jetzt auch. Ich guck mal dran, ich wollte sowieso googeln. 26, 27. Ich wollte mal seinen Werdegang nachrecherchieren. Ja, der ist 90 geboren, also dann ist er 28 oder ja, wird am 18. Dezember 28, also ist er 27. Aber mal kurz, was ist sein Werdegang? Aachen, Schalke 04, Bochum ausgeliehen, Mainz ausgeliehen, Tottenham, Fulham ausgeliehen, HSV. Mhm. Ja. Gab da mal so einen kurzen Break-Even und dann ging es bergab. Ist jetzt aber auch von dem, was er, glaube ich, darstellt und wie er sich selbst produziert, möchte er, glaube ich, ganz gerne ein Führungsspieler sein. Aber ist er, glaube ich, schlussendlich vom Menschen und von den Anlagen auch gar nicht. Also ich finde den sehr, sehr überschaubar sportlich. Nur weil er jetzt ein Tor geschossen hat, also nee, das war ja auch nicht, eher so ein Lucky Punch. Also, ja, natürlich, es war ein Fehler von Zieler. Da bin ich bald durchgedreht. Nein, findest du wirklich, dass es ein Fehler von Zieler also, war? Also das war schon eine ordentliche Kirsche, der Schuss. Der Ausgangspunkt des Fehlers lag eindeutig bei Pavard. Der hat sich einen Ball abnehmen lassen, dann schießt einer von den Hanseaten aufs Tor und Zieler lässt den Ball so nach vorne abprallen. Aber man muss, wie du schon richtig sagst, dazu sagen, dass natürlich jetzt, das war nicht ein Kullerball oder so, aber ein geiler Torhüter, der hält ihn entweder fest oder schiebt ihn halt irgendwie ins Seitenhaus, ist immer leicht zu sagen. Aber es ist ein Tor gewesen, das ähnlich wie das Ding von Pollersbeck da zu verhindern war. Und den finde ich eigentlich auch sehr interessant hier. Pollersbeck heißt der, oder? Ja, auch sehr merkwürdig, genau. Pollersbeck, ne? Der ist ja U21-Stammtorhüter, glaube ich. Oh, jetzt ist den, haben sie, den haben sie dann, also er war auf jeden, nee, war der Stammtorhüter wirklich in der U21? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich meine, nicht. Ja, ich habe da eine ganz merkwürdige Assoziation, und zwar lief da eine WM, war das, glaube ich, U21 WM oder sowas. Die habe ich ein bisschen im Krankenhaus geguckt, als das Baby zur Welt kam. Da meine ich auch den Pollersbeck ab und zu gesehen zu haben, aber komisch, so ein Transfer ist eigentlich relativ logisch. Und dann sitzt er nur auf der Bank, weil er eben auch diesen Matenia, den finde ich auch jetzt gar nicht so gut. Der strahlt auch nicht wirklich Souveränität aus. Der ist, habe ich nie verstanden, warum man da nicht auf den jungen Pollersbeck setzt. Also aus meiner Sicht musst du den jetzt drinnen lassen. Ich finde die Herangehensweise mit dass er so weit vorne steht, sehr interessant. Ich denke, irgendwann wird er mal da ein dummes Tor kriegen, weil er wirklich enorm weit vorne steht. Also ist euch ja bestimmt auch schon aufgefallen, wenn du das dann im Stadion siehst und wirklich erkennst, wie weit der da aus seinem Kasten rausgeht, da denke ich jedes Mal, sag mal, ist der geistesgestört? Also wenn irgendeiner einen Ball bekommt und einen halbwegs ordentlichen satten Schuss hat, dann muss er eigentlich direkt auf den Kasten zimmern. Wie das Ibrahimovic-Tor, ne? Ja, genau, ja. Und das ist ja noch krasser. Dafür ist er dann natürlich sehr empfänglich. Meinst du, dass der den neuer Spielstil überinterpretiert? Mich würde erstmal interessieren, ist das seine Art und Weise, die Torhüterposition auszufüllen, oder kommt die Anweisung von Titz? Weil was ich gehört habe, ist, dass Titz das auch bei der Jugendmannschaft beim HSV immer so versucht hat, ein bisschen seinen Torhütern einzuimpfen, dass die ja so eine Art Libero abgeben sollen. Also einfach eine zusätzliche Anspielstation. Aber genau, weil du das ansprichst mit Neuer, daran muss ich natürlich auch denken, was von Pollersbeck nicht kommt, sind diese mega geilen, sage ich jetzt mal, Abwürfe oder Pässe, kann man jetzt sehen, wie man will, oder diese langen Diagonalbälle, die kommen von ihm nicht. Er ist zwar eine Anspielstation, den du immer wieder mit einbeziehen kannst, aber eben diese geilen Bälle, ja, diese Vorlagen, wie es ein Neuer raushauen kann, das habe ich zumindest in Stuttgart von ihm nicht gesehen. Und dann kam natürlich noch dieser, ja, unglückliche Lapsus, möchte ich mal dazu sagen, dazu, als er da... Klopp sagt man bei uns Fußball. Ja, also ich weiß nicht, ob ich es so krass definieren würde. Er muss ja den Ball festhalten eigentlich, oder? Muss er schon festhalten, das Ding. Das waren Klopps. Ja, aber ich finde diesen HSV persönlich also wirklich jetzt interessant. Und dadurch, dass ich die jetzt nochmal live gesehen habe, da ist viel, viel, viel möglich, glaube ich, mit dem Kader. Man muss halt gucken, bleibt der Trainer, geht man diesen Weg weiter, bleiben die Spieler, auch bei Pollersbeck hört man ja schon, dass da andere Bundesligisten interessiert sein sollen. An Pollersbeck? Ja, dass es da schon wieder Anfragen angeblich gibt. Das weißt du ja auch mal, wie das ist. Da irgendeiner erzählt was und manchmal stimmt es und manchmal nicht. Aber ich finde dieses Konzept Titz sehr interessant, und ich glaube, so ein Spieler, weil wir den auch ja gerade angesprochen haben mit Luis Holtby, würde auch in der zweiten Liga eine richtig gute Figur abgeben und könnte dann vielleicht noch mal gestärkt in eine weitere Bundesliga-Saison gehen. Also für dieses Jahr muss man den HSV wahrscheinlich abschreiben, und nächstes Jahr wird es auch kein Selbstläufer in der zweiten Liga. Aber das Fundament ist gelegt aus meiner Sicht. Da ist nicht alles dunkel, und man muss sich wahrscheinlich nicht so viele Sorgen machen, wie es derzeit Darmstadt zum Beispiel sich machen muss, weil sie ja wahrscheinlich den Durchmarsch direkt in die dritte Liga gehen müssen. Ja, das sind meine Eindrücke aus Stuttgart hier von mir für euch. Toll. Hast du echt schön gemacht. Danke. Ich habe auch noch eine Bockwurst da gegessen. Das kann ich auch noch kurz erzählen. Erzähl mal. Ey, du hattest den Gentner auf dem Bierbecher, ne? Das ist sowieso, wir haben unsere Bierbecher, da sind ja immer Spieler drauf. Und es gibt einen Bierbecher, da ist Asano drauf, der de facto nie im Kader ist. Dann gibt es einen Bierbecher, da ist Brekalo drauf, der in Wolfsburg spielt. Und dann gibt es noch einen Bierbecher mit Terodde, der Fredegovic ist auch noch drauf. In Köln spielt. Das wär's noch. Ich glaube, Ginczek gibt's auf dem Bierbecher und eben Gentner, den verachte ich ja. Also Gentner ist für mich die Frage, die Seuche. Hat er so eine gewisse Selbstverachtung, weil er noch mit Maske spielt? Ne, er sagt, er braucht das so fürs Feeling. Ja. Das gibt ihm ein gutes Gefühl, aber wenn es nach Feeling mir geht. Feeling hat ein gutes Gefühl. Ja, wenn es nach mir geht, Gentner, bitte Karriere beenden. Ist aber der Capitano. Ja, er hat Hannes Wolf gechust. Er war einer der Rudelführer, sage ich jetzt mal, die dafür gesorgt haben, dass Hannes Wolf dann doch etwas überstürzt aus meiner Sicht seinen Posten räumen musste. Und danach, siehst du mal, rennt der Gentner auf einmal 13, 14 Kilometer pro Spiel, und zuvor unter Wolf waren es dann nur halb so viel. Könnte auch mal sein. Aber auch vielleicht, weil ihm die Nase läuft unter der Maske und sucht die ganze Zeit ein Taschentuch. Das kann natürlich sein, dass da einfach keiner beiseite steht, der da so ein Stück weit ja, einfach mal ein Taschentuch reicht. Das stimmt. Also, aber zurück zur Bockwurst. Gentner und Wolf sind auch gar nicht so weit auseinander, altersmäßig, oder? Ja, ja, das stimmt schon. Das vielleicht, hat, das, vielleicht hat der Gentner ja irgendwas mit der Frau vom Wolf gehabt oder umgekehrt. Das war doch damals schon so bei Strunz in Effenberg und alles. Die machen doch alle untereinander. Alle Kobaltstationen. Kann ein Mensch gar nicht verdienen, wenn der aussieht wie Gentner. Also. Aber jetzt auch nochmal zum übergreifenden VfB Stuttgart HSV-Thema, wo man noch einen dritten Verein reinbringen kann. Was ist denn da los? Habe ich das richtig gelesen, dass der jetzt wohl zum FC Schalke gehende wird, Peter Knebel, im Moment als externer Berater beim VfB Stuttgart tätig ist? Das hast du richtig gelesen. Knebel-Vertrag, glaube ich. Der Knebel hat bei uns einfach ein paar gute Tipps dagelassen. Das finde ich super. Ja, hat er seinen Koffer mit, seine Unterlagen? Oder den Witz, interessanterweise, hat man hier noch nicht einmal gehört in Stuttgart. Also da bin ich froh, dass endlich jemand aus Hannover da mal so einen Spruch raushaut. Ja. Nee, den haben sie sich in der Winterpause erst angelacht. Der ist noch gar nicht so lange hier. Und sollte, wie gesagt, mit seiner Kompetenz uns einfach so ein bisschen unterstützen. Ja. Und jetzt mal. Gut, meinst du? Ne, pass mal auf. Ich persönlich habe natürlich auch schmunzeln müssen und dachte mir, meine Güte, das war kurz nachdem, war das nachdem Gomez verpflichtet wurde? Irgendwie sowas. Es gab noch sowas anderes, wo ich mir schon dachte, ja, vielleicht können wir es auch mal mit Leuten versuchen, die noch nicht verschlissen sind. Es ging ja jetzt gut aus, ist ja auch egal. Aber so was man so hört, hat er ja einfach eine relativ schlechte Außendarstellung, aber ist von der Fachkompetenz her wirklich ein sehr, sehr guter Mann. Ich kann es halt null beurteilen. Wir werden es auf Schalke sehen. Darf ich da ganz kurz was fragen, so, was man so zwischendurch reinhauen muss? Wie kann es eigentlich sein, dass solche Menschen, die wirklich in ihrem Berufsfeld weitläufig versagen oft, ja, hat er ja auf jeden Fall beim HSV, da hat er ja versagt. Kann man ja nicht anders sagen. Warte, da muss ich kurz einhaken, damit ich es richtig beantworten kann. War seine Aufgabe nicht zunächst beim HSV auch die Jugendförderung und so weiter? Das kann gut sein. Der hat ja irgendwie alle Posten irgendwann bekleidet. Nur der da würde ich sagen, hat er eben nicht versagt. Weil er ja jetzt, das sieht man ja jetzt beim HSV, dass die wirklich eine richtig gute Jugendarbeit auch haben. Also damit hat man den HSV aus meiner Sicht lange Zeit überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Wann sieht man das? Wo sieht man das? Naja, du siehst jetzt einfach, da werden Spieler eingesetzt, die direkt aus der Jugend kommen. Jetzt warte, die direkt aus der Jugend kommen und aus meiner Sicht ihre Bundesliga-Tauglichkeit zumindest in den ersten beiden Spielen bewiesen haben. Also die sind jetzt nicht viel schlechter, jetzt wirst du natürlich sagen, es geht auch schlecht, als die anderen, die davor gespielt haben. Ja, möglich, aber ich sehe jetzt nicht eine unglaublich gute Jugendabteilung beim HSV verglichen zu anderen Bundesligisten, nur weil da zwei, drei Bübchen jetzt mal zwei, drei gute Spiele gemacht haben. Das machen sicherlich auch. Ist meine Meinung. Ja, das ist. Es wird sich ja auch erst herausstellen. Also ein Frühling macht ja immer noch, wie heißt das? Was macht noch kein Frühling? Wenn wir so anfangen, dann macht er ja auch die Art und Weise, wenn wir mit solchen Sachen anfangen, dann wird ja auch kein Omelett gemacht, ohne Eier zu zerschlagen. Das finde ich viel schöner. Ein Omelett wird nicht gemacht, ohne Eier zu verschlagen. Zerschlagen. Es wird sich erst herausstellen, ob der HSV nun wirklich auf seine jungen Leute da irgendwie setzen kann oder ob die vielleicht dann auch in der zweiten Liga irgendwann ihre Tiefs haben und man das aber der HSV macht zu naiv gesehen hat, aus meiner Sicht jetzt. Aber was du hinaus wolltest, ist ja, dass der Knebel immer wieder zurückkommt. Nee, der Knebel, worauf ich hinaus will, ist, dass so Menschen wie der Knebel anscheinend überall immer bezahlt werden für Leistungen, die sie in ihrem Job einfach nicht erbringen. Und ich gebe dir recht damit, dass es sicherlich so sein kann, dass er vielleicht jugendmäßig da was Gutes aufbaut. Das kann auch sein beim HSV, da habe ich mich jetzt nicht so intensiv mit beschäftigt. Aber ich finde es halt unglaublich, dass nicht nur Knebel, sondern auch andere andauernd dann wirklich hingehen und es schaffen, irgendwo unterzukommen, ohne dass sie irgendwas geleistet haben. Das ist das, was ich krass finde. Ich finde das bei Labbadia so beachtlich. Also das ist für mich jetzt auch, so als Trainer vielleicht so eine Personalie, wo ich immer denke, wie schafft er es eigentlich, ständig wieder einen Verein zu finden? Hey, der wurde zu Unrecht beim HSV entlassen, stehe ich immer noch zu. Das kannst du fast bei jedem Trainer sagen, weil immer wenn ein neuer Trainer kam, wurde nichts besser. Also eigentlich kannst du das wirklich auch bei Gistol sagen, dass man da zu früh, übrigens, das ist eine interessante These, die ich auch noch mit in diese Sendung reinnehmen wollte, aber jetzt mache ich das einfach, weil ich finde, man kann ja auch mal gepflegt von rechts nach links überleiten. Und zwar. Du bist ein Esoteriker für mich, in meinen Augen. Bin ich auch, ein Fußball-Esoteriker. Das bin ich. Fußball-ESO. Fußball-ESO. das Thema mit diesen Trainer. Ach nee, jetzt schaffe ich die Brücke nicht mehr. Jetzt hast du mich rausgebracht mit deinem Fußball-Esoteriker. Richtig, hast du recht. Ja, also HSV steigt ab. Da muss ich jetzt nachher nochmal rauskramen, was ich sagen wollte. Komm mal raus. Es geht mir nämlich um die Stärke der Liga, die jetzt natürlich nach diesem Dortmund... Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ja, nach diesem Dortmund-Fiasko in München wird ja wieder diskutiert, wie scheiße die Liga ist, wie scheiße Dortmund ist und alles mögliche drum und dran. Es sind verschiedene Paar Schuhe, glaube ich, die man da aufdröseln müsste. Stört aber euch, dass wenn ich Salzbrezeln esse? Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Endlich Salzbrezeln. Und ich finde wirklich, es sind 24 Stunden. Ja. Es sind 24 Stunden am Tag. Und ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass es da nicht die Möglichkeit gibt, mal anderthalb Stunden in dieser Zeit keine Salzbrezel zu essen. Von daher, eat it all, wie wir hier sagen in Baden-Württemberg. Well, eat it all! Ja, jetzt pass mal auf zur Stärke der Liga. Habe ich mir überlegt, was hier in Deutschland ja offensichtlich Vorrang hat vor allem, ist das sichere Stehen. Genau, und immer defensiv denken. Immer erstmal, also bevor ich einen riskanten Ball spiele, spiele ich lieber nochmal nach hinten. Richtig. Bevor ich ins Dribbling gehe, breche ich lieber ab und spiele den Ball nach hinten. Das heißt, wir versuchen immer alle sicher zu stehen. So, wir, natürlich beziehe ich mich damit ein. Und ich habe mir überlegt, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, dass als Trainer die Konsequenzen heutzutage fast drastischer sind als noch vor ein paar Jahren, dass du relativ schnell um deinen Job bangen musst. Also, was ich damit meine, ist gerade so eine Personalie wie Hannes Wolf, sehr junger Trainer mit einer Aufsteigermannschaft, die eine okaye Hinrunde gespielt hat, dann sich ja einfach nicht so gut präsentiert hat, muss man einfach so sagen, und ein Stück weit unten reingerutscht ist, was aber, glaube ich, die wenigsten überrascht hat, weil damit musst du einfach rechnen, wenn du aufsteigst, dass es dann nicht gleich, weiß ich nicht, um die Euroleague geht. Da wird der Trainer halt direkt entlassen, obwohl es diese Aussage noch vom Präsidenten gab, wir gehen mit diesem Trainer diesen Weg, wir werden die Saison mit Hannes Wolf beginnen und auch beenden. Zack, wird das schon wieder verworfen. Ähnliches hast du in Wolfsburg, wo die Trainer, glaubt, zwei oder dreimal in dem Jahr gewechselt worden. Also was ich meine, das ist ja einfach dreimal. So, als Trainer musst du ständig damit rechnen, dass wenn du mal vier Spiele verlierst, dass du direkt zur Disposition stehst und nach der fünften Niederlage deinen Platz räumen musst, dass man vielleicht schon als Trainer gar nicht eine riskante Taktik wählt, weil man befürchten muss, wenn das dreimal in die Hose geht, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem mit meinem Job. Man so schön sagen. Ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist. Warum Sevilla und Valencia, die ja schon im oberen Drittel der Primera Division mitspielen, immer international auch weiterkommen, weißt du, und auch Ambitionen haben. Aber hast du denn das bei uns? Hast du denn mal, was wäre denn damit gleichzusetzen vom Standing her? Schalke und Hoffenheim oder was? Ich würde jetzt als erstes sagen Gladbach. Sevilla und Gladbach waren für mich auf einem Niveau. Die haben ja auch nicht ohne Grund in der Champions League gegeneinander gespielt. Und dann möchte ich dazu sagen, da war es deine Gladbacher, Pocho, die Sevilla abgefertigt haben mit 4-2 oder 4-3, eins von beiden. Ja, ist richtig. Ich bin ja ein großer Fan der Zusammenfassung bei The Zone. Und gucke da auch ab und zu. Bei Dazen. Entschuldigung. Und immer wenn ich da sehe, dass... Nur den ganzen Dazen. Dass Barcelona gegen, was weiß ich, Eibar 4-2 gewonnen hat, dann sehe ich auch immer große Situationen von der kleineren Mannschaft. Also da sehe ich ja in der Bundesliga eher selten gegen Bayern oder so. Da sehe ich immer nur duckmäuserischen Fußball und defensiv. Scheiße mit einer Fünferkette hinten. Ich glaube, das ist eine Systemfrage. Ich glaube, die Liga leidet unter diesem großen Defensivsystem, was ein großes Problem ist. Und ich finde, das beste Beispiel ist Domenico Tedesco. Für mich ist es fast Gladbach. Wie kann denn sowas Zweiter sein? Ganz im Ernst. Naja, die gewinnen ihre Spiele. Also, dass es so eine Mannschaft gibt. Die gewinnen ihre Spiele, aber kannst du dir vorstellen, dass die in dieser Art und Weise die Champions League gewinnen? Ganz ehrlich, wenn sie sich defensiv noch ein bisschen verstärken, kann ich mir vorstellen, dass sie zumindest in die K.O.-Phase kommen. Das kann ich mir vorstellen. Aber für mich ist Gladbach so... Die lügen sich in die Champions League. Für mich ist Gladbach so sinnbildlich mit dem, was du gerade beschreibst. Weil für mich stand Gladbach eine lange Zeit in der jüngeren Vergangenheit für sehr attraktiven Fußball. Finde ich auch. Und oder Dortmund. Dortmund ist wahrscheinlich noch mal eine Nummer krasser, aber da gibt es aus meiner Sicht noch ein paar Stolpersteine, die können wir nachher noch kurz angehen, aber weil Gladbach auch auf Twitter gefordert wurde, Pocho, da wurdest du ja angeschrieben, dass du mal bitte was zur aktuellen Situation deines Lieblingsklubs kundtun solltest. Und ich finde, da kann man wirklich die Überleitung jetzt wagen hin zu Gladbach, weil da ist es mir halt aufgefallen, wie gesagt, in der jüngeren Vergangenheit immer sehr attraktiven Fußball, schönen Fußball, auch lieber mal 5-4 als 1-0. Ich übertreibe jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt hat sich Gladbach wieder fast dahin, man muss es morphiert, dass sie wieder die alten Gladbacher sind, mit unverständlicher Art Fußball zu spielen. Das Ding gegen Mainz, also mal ohne Scheiß, das war ja wirklich ein Gegurke, sondersgleichen. Und da frage ich mich wirklich, Pocho, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, was ist denn da los? Was ist aus dieser Mannschaft geworden? Du musst einfach zur momentanen Situation wirklich die Rückrunde annehmen und auch die Art und Weise, wie Hacking aber von Anfang an Fußball spielen lässt. Das Problem in der ganzen Sache ist, dass das alles nicht so aufregend ist, wie das zum Beispiel unter Favre oder unter Schubert war. Und jetzt kommt in der Rückrunde noch dazu, dass man Spiele verliert und nicht mal eben knapp gewinnt. Es ist so lange in Ordnung, irgendwas zu machen, bis natürlich, wie du eben gesagt hast, ein Trainer oder ähnliches 4 Spiele hintereinander verliert. Gladbach ist in der Rückrundentabelle wirklich, glaube ich, Vorletzter oder vielleicht mittlerweile auch Letzter, keine Ahnung. Und wenn die nicht so ein paar Punkte in der Hinrunde geholt hätten, dann wäre es jetzt sicherlich schwierig. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir einen Trainer jetzt in Gladbach haben, und das war von Anfang an klar, davon musste man auch ausgehen, der irgendwo noch alte Schule ist, der noch so ein bisschen oldschool ist. Und der reagiert auf andere Mannschaften anders, als das zum Beispiel ein Favre gemacht hat. Wenn Gladbach unter Favre, zum Beispiel jetzt, um dieses Beispiel der ungleichen Liga zu nehmen, wenn die gegen Bayern gespielt haben, da hast du immer das Gefühl, dass da ein Überraschungsmoment kommen kann. Wie du eben gesagt hast, diese Art und Weise, überraschenden Fußball zu spielen und offensiv attraktiven Fußball zu spielen. Und das macht Hacking nicht. Dafür ist er aber auch nicht bekannt. Und davon kann man nicht ausgehen, wenn man den nach Gladbach holt. Wir müssen aber allerdings auch auf der anderen Seite auch froh sein, dass es im Moment nicht solche Verhältnisse gibt, wie jetzt zum Beispiel in Griechenland, wo dann die ganze Mannschaft beurlaubt wird und sowas, anstatt einem Trainer. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in Gladbach vielleicht wieder auch unter Hacking erfolgreicheren Fußball sehen, dass man so ein Spiel wie gegen Mainz nicht mit 0-0 hergibt, sondern dann das eben auch 1-0 gewinnt durch einen vielleicht einzelnen Spieler, der noch kommen kann, der diesen Unterschied macht, weil Stindl macht diesen Unterschied oder Raphael macht diesen Unterschied zurzeit nicht. Allerdings werden wir nicht diesen unglaublichen Hauruck und attraktiven Fußball sehen, solange Dieter Hecking Trainer in Gladbach ist. Und ich bin immer noch jemand, der sagt, ich bin zufrieden mit einem erfolgreichen Trainer. Wie dann gespielt wird, ist mir am Ende egal. Aber nichtsdestotrotz entwickeln wir uns auf jeden Fall wieder in diese Richtung, zu sagen, wir werden Neunter am Ende der Saison. Das war in vielen Jahren bei den Gladbachern immer so das Ziel. Und dann sind wir am Ende doch nochmal abgestiegen als Letzter oder sonst irgendwas. Also wir müssen natürlich aufpassen, dass wir unsere, wenn ich wir sage, also dass die Mannschaft und der Club weiterhin sich höhere Ziele steckt. Man muss nicht sagen, dass man Champions League spielen will mit Gladbach. Aber ich als Fan erwarte nach den letzten Jahren, dass man schon in jede Saison reingeht und mit unter die Top 6 kommen will. Und das ist im Moment nicht gewährleistet, in der Art und Weise, wie jetzt Fußball gespielt wird. Ich finde, dass das Gefühl gibt einem Max Eberl auch nicht, dass ihr jetzt da in den Kopf einzieht und einfach nur heil aus einer Saison rauskommen wollt. Wenn ich Interviews mit Max Eberl sehe, dann finde ich immer schon, dass der auch relativ mutig agiert. Natürlich ab und zu auch mal mit einer kleinen Entgleisung, wie gegen Julian Nagelsmann. Aber ich finde, also ihr wirkt jetzt nicht auf mich, als wenn ihr sagt, Mensch, meine Güte, Hauptsache wir kommen ins gesicherte Mittelfeld. Also so vom Gefühl, so. Ja, okay, das kann sein, ja. Noch vor Eberl, meinst du, oder was? Nein, auch während Eberl. Man hat ja auch in dieser unglaublich erfolgreichen Favre-Saison eigentlich immer nur diesen Spruch gehört, wir denken von Spiel zu Spiel bis 3 Spieltage vor Schluss. Das ist natürlich Quatsch. Ich bin auch der Meinung, man muss wirklich in eine Saison reingehen in Gladbach mit den Millionen, die man in den letzten Jahren verdient hat. Ja. Und sagen, ja, wir wollen wieder ins internationale Geschäft und wir wollen auf 9 live übertragen werden oder wo auch immer das läuft. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und das spiegelt natürlich auch irgendwie wieder, wenn ich als Fan, als wirklich langjähriger Fan da hingehe und sage, mir ist das ein bisschen zu unattraktiv. Welche Spieler kommen dann nach Gladbach aufgrund der Attraktivität? Keiner. Die kommen garantiert nicht wegen der Stadt. Also, oh ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich war auch schon mal in Gladbach. Ich war auch schon in einem neuen Stadion und habe Gladbach gegen Liverpool gesehen. Geil. Liverpool, Entschuldigung. Aber gibt es denn jetzt für den Sommer auch irgendwie Bewegungsmasse? Habt ihr Geld? Also Geld sollte ja vorhanden sein. Sollte vorhanden sein. Ne? Es gibt da ja auch Spieler, wie gesagt, ich habe ja auch in unserer Gruppe, in unserer Arbeitsgruppe bei WhatsApp gestellt. Gnabry wäre natürlich so eine Sache, ne? Kann man holen. So nochmal ausleihen von Bayern für ein Jahr auf zwei. Ja, hat jetzt ein gutes Spiel gemacht, spielt, glaube ich, auch eine ordentliche Saison, der kommt erstmal zurück. Ja, aber da kann man doch mal reden, so, ne? So knickknack. Aber sonst, das Problem ist, was du in Gladbach seit 100 Jahren hast, ist einfach, dass du keinen Offensivspieler hast, der raussticht, der wirklich mal hingeht und 20 Tore schießt. Da war halt, wie wir beim letzten Quiz letzte Woche gemerkt haben, da waren so Leute wie Heiko Herrlich und Martin Dahlin die Letzten. Mhm. Ja. Es ist ja auch so, dass Spieler, die da... Ihr habt ja versucht mit viel Geld, ne, mit Luke Dean. Ja, eben. Es kommen Spieler nach Gladbach, die sind vorher gut, die sind in Gladbach scheiße, wechseln wieder und sind dann wieder gut. Das war aber schon, oder sind dann noch besser. Das war, ist aber passiert schon zum Beispiel seit Martin Max oder sowas. Oh ja, toll, Martin Max. Bei Lautern seine große Zeit gehabt, ne? Nee, eher bei Gladbach und dann Schalke. Ja, aber doch auch bei Lautern ganz groß. Nee, bei 60. Martin Max, wen meine ich denn? Diesen Zottel mit den Locken. Olaf Marschall, genau, toll. Auch optisch für mich ein Idol. Fußballgott war das, ne? Ja, Fußball, aber ja, das ist ja der Sohn von der Philipp Max ist ja da sein Sohn, ne? Ja, ich glaube schon. Von Martin Max, ja. Ach, ich dachte, es wäre der Sohn von Toni Marschall, aber jetzt war ich ganz woanders. Potscho, konkrete Frage, ist denn Dieter Hecking aus deiner Sicht der richtige Trainer? Toller Name übrigens. Das Problem bei Dieter Hecking, was ich für mich habe, ist einfach, dass die Art und Weise, Fußball zu spielen und auch die Außendarstellung von ihm natürlich ein bisschen oldschool ist. Ich weiß nicht, ob ich das will. Am Ende steht für mich der Erfolg vorne. Und ob da jetzt Dieter Hecking, Olaf Schubert oder Mario Barth vorne als Trainer steht, ist mir an sich egal. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Da gibt es für dich eine realistische Lösung sage ich jetzt mal. Also einen anderen Trainer, den du dir wünschen würdest. Das ist doch im Moment das ganze Problem. Ich könnte dir ein paar Namen nennen, über die ich froh bin, dass sie mittlerweile wieder ein Engagement haben, wie Robin Dutt und so weiter, dass die nicht nach Gladbach kommen. Da habe ich wirklich ein paar Namen, die ich... Also ich habe Angst vor Namen wie Mirko Slomka. Warum? Ja, warum? Nee. Warum? Nee, so ein Linse Kaspar kann ich überhaupt nicht leiden. Mirko Slomka und ich gehen zum selben Arzt, das ist ein Kumpel von mir. Warum? Da bist du ja auch beim Chiropraktikanten, wo du hingehst, oder was? Ja, nee, der zu meinem Hausarzt geht der Arzt auch. Arzt bleiben deinem Hausarzt, ja. Yusuf Çiftçi. Ja, Çiftçi. Da habe ich dazu, wie der so heißt. Guck mal, ich bin auch woran. Auf jeden Fall, nein, es mangelt an Alternativen. Wer soll denn da kommen? Schwanz Anwalt wieder? Der ist doch jetzt auch wieder frei, glaube ich, ne, dicker Advokat. Ich sag jetzt mal was. Was hältst du von so einem Trainer wie Hannes Wolf? Das ist nur als Beispiel. Ja, also du kannst auch Tedesco nehmen oder so. Also so diese neue Riege. Also, ja, gut. Da gibt es auch Unterschiede. Hannes Wolf, ja. Tedesco, nein. Also das ist ja mit einer der größten Unsympathen für mich überhaupt. Also geht es dir jetzt da rein um Sympathiepunkte? Weil ich kann dazu sagen. Ja, na klar geht's da. Domenico Tedesco macht, glaube ich, aus dem da, was er da in Schalke macht, aktuell mehr, als man ihm zutrauen darf eigentlich. Also weil nee, das fällt ihm einfach jetzt zu. Im Moment ist das eine gute... Doch! Das ist ein guter Trainer. Pass mal auf, warum ich das anspreche? Warum ist das ein guter Trainer? Weil er anderthalb Jahre einen guten Job macht? Nein, eben nicht, sondern ich fand es beachtlich, was der aus Aue gemacht hat. Also ich habe ja letztes Jahr wirklich diese scheiß zweite Liga mitverfolgen müssen. Und Aue in der Hinrunde war, also da hast du echt, da bist du vom Glauben abgefallen, dass sowas Profifußball ist. Und dann kommt der Tedesco und hat aus dieser Rumpelmannschaft da wirklich... Ja, einen legiten Zweitligisten gemacht. Das kann ja sein, aber der Tedesco ist jemand, den wir doch und du doch genauso mit deinen Hühnern aussehen, mit deinem nahezu gottgleichen Aussehen. Hast du doch solche Leute früher auch auf dem Schulhof verprügelt, die so eine Scheiße erzählt haben, wie der es am Tag tut. Der will einem A für ein B vormachen und jedes Interview, was du mit dem siehst, jede Pressekonferenz, stellt er seinen Gegenüber, der ihm Fragen stellt, mit irgendwelchen Aussagen so bloß, als ob er der wirklich einzige Mensch auf der Welt wäre, der weiß, dass das Runde ins Eckige muss. Und das mag ich an Menschen nicht. Und das mag ich auch an Domenico Tedesco nicht. Das ist einfach so. Ich finde ihn auch für fürchterlichen Typen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er das Problem hat, dass er halt noch relativ jung ist und sich deswegen über so Eloquenz definieren möchte. Das hat natürlich, ein Jupp Heynckes hat das nicht nötig. Ja, wisst ihr auf, wie der auf mich wirkt, als wenn der Guardiola nacheifert? Das kann ich mir sogar vorstellen. Ich meine, rein von, wenn du auf Taktik stehst, gibt es ja eigentlich nicht allzu viele, denen du hinterherrennen solltest, so idoltechnisch. Und da ist Guardiola, glaube ich, schon einer, der ganz, ganz weit vorne ist. Vorgut, Guardiola, das ist so die Riege dann. Ja. Wie er da stand. Ich habe euch ja das Bild geschickt, das muss ich ganz kurz einwerfen. Ah, wirklich, wie der osmanische Hitler. Osmanische Hitler ist auch hart. Das macht so gut wie Nazi-Kommunisten. Also ich war ja am Sonntag, und zwar, das muss ich auch wieder erst einleiten, ich war mit meiner Tochter schon mehrfach im Stadion beim VfB Stuttgart. Und da ist es so, dass meine Tochter, sag ich mal, so spätestens nach 12 Minuten alles gesehen hat, was sie sehen wollte, und mich dann dezent darauf hinweist, dass wir jetzt gehen können. Und da hilft dann im Endeffekt nur Eis, Popcorn und Daniel Ginczek-Becher. Um sie im Stadion zu halten. Ich habe noch Toni Polsterbecher, willst du den haben? Ja, also ich hätte nichts dagegen, schick her. Aber ja, klar. Ich dachte mir, jetzt pass auf, jetzt machen wir es mal ganz einfach. Jetzt gehen wir hier in das kleine Stadion, gucken uns VfB 2 an, denn A, kostet es da viel weniger, und B, kennt die eh keine Spieler und sieht die Trikots und das reicht. Und genau so war's. Letzten Endes. Sie war total happy, dass sie da direkt am Spielfeld stehen konnte. Auch erstmal schön gleich einen Ball auf den Kopf mit der ersten Aktion, ja. Also der Ball geht ins Aus, titscht einmal vor der Bande auf, meiner Tochter gegen den Kopf. Danach ist bei jedem Ball, der nur ansatzweise in ihre Nähe kam, wirklich lag sie liegend, ist auch schön, wa? Legte sie sich hin. Punkt. Auf was ich hinaus wollte, ist, irgendwann. Da muss man aber auch noch mal kurz festhalten, wie unglaublich dumm Kinder sind, oder? Und Erwachsene, habe ich ja gerade unter Beweis gestellt. nee, aber pass auf einmal wurde es ein Schlaganfall, glaube ich. Es wurde ruhig im Stadion, im Robert-Schliens-Stadion. Es wurde ruhig. Selbst die Krähen haben aufgehört zu rumzukrähen. Und dann kam er, Don Korkut, mit Schirm schritt er backstage hinterm Stadion entlang. Dann wurde seine Loge geöffnet. Die Spieler haben ganz kurz aufgehört zu spielen, haben sich ihm zugewandt und haben sich verbeugt. Ist das ähnlich? Sind die Szenen dann ähnlich wie so beim Rumble, wenn so eine Legende reinkommt, mit der keiner rechnet, in Anführungsstrichen? Es ist so, ja. Also könnt ihr euch erinnern, als zum Beispiel Diesel zurückgekommen ist. Genau, oder Trish Stratus. Oder Trish Stratus, wie sie alle da stehen und dann da hingucken und denken, oder als Cena als Nummer 30 bei diesem unglaublich kurzen Entrance dann da reinkam. Und genau. Und Jerry the King Lawler, what's that? Schrie, und natürlich Jim Ross, it's John Cena. Da, da, da, da. Ja, und jetzt spielt das Ding mal weiter. Ja. Ist Don Korkut ein Kandidat für den Rumble 2019? Erstens das, und zweitens ist aber das Geilste war das Bild von dir, Ricky. Das Geilste war das Bild, weil mit diesem dunklen Mantel, der sah wirklich aus, als ob der Imperator im Stadion angekommen ist. Es war auch so. Ich habe wirklich nur darauf gewartet, dass die Blitze aus seinen Händen schießen. Ja. Pass auf, der durfte dann in so einen abgesperrten Raum, da durfte nur Don Korkut, ein Ordner und ich glaube sein Einflüsterer durfte damit rein. Kurz muss ich noch auflösen, wie sich das dann verhalten hat auf dem Spielfeld. Also die Spieler haben mit viel Demut haben sie sich verbeugt vor Don Korkut. Dann hat er so eine Winkgeste gemacht und ich dachte, er hat so einen Siegelring. Haben sie weitergespielt. Ja, den hat der eine immer die ganze Zeit geküsst, da der neben ihm stand, abgeleckt. Da war, glaube ich, sein größter Erfolg, dass was war denn sein größter Erfolg? Das 1:0 gegen irgendjemanden war darauf eingeprägt. So, dann hat er sich die erste Halbzeit angeguckt. VfB 2 führte bereits 3:0, standesgemäß, muss man sagen. Wundervoller Freistoßtreffer von Cesar, der könnte mal was werden für die erste Mannschaft, aber sei es drum. Und dann ist er eigentlich genauso verschwunden, wie er gekommen war. Ja. Einfach auf leisen Sohlen, aber von allen beachtet, schritt er von dannen. Und danach war die Welt auch eine ganz andere. Das war auch schon, dann war es wieder typischer Regionalliga-Fußball. Aber zu diesem Zeitpunkt, da wusste ich, wie sich so ein Kimmich wohl gefühlt hat, wenn als Guardiola zum ersten Mal auf ihn zukam. Das muss so hat sich auch der Himmel so ein bisschen zugezogen, als Korkut kam? Es war einfach auch eine ganz andere Atmosphäre. Also wirklich, Atmosphäre meine ich jetzt nicht von den Fans, sondern es war, kannst du sagen, wie eine neue Welt, die sich da auf einmal aufgetan hat. Es war auch fast schon reinigend, weil er natürlich dann so eine Art hat, dass er einfach negative Energie aufsaugt und die komprimiert und zu was Gutem macht. Es ist ein wunderbarer Mann. An welcher Stelle ich jetzt denken muss, wenn er erzählt, wie Korkut dann verschwunden ist. Diese Stelle aus dem 1989er Batman, wenn Batman sich in dem Chemiewerk so nach oben weg mit dieser Kugel, die er erst auf den Boden schmeißt. Genau. So macht das Korkut aber auch so steif im Nacken. Ja, ja, genau. Ja, ja, der konnte ja seinen Kopf nicht drehen in dem Anzug. Ja. Und dann, auch im Hintergrund, wenn Korkut geht, hörst du immer. Bei Korkut kommt eher so eine osmanische Flöte die ganze Zeit, wenn der. Da musst du aber schon Satire schon mit angeben, ne? Weil wir dürfen ja noch nicht mal Seife verkaufen, auf der eine Moschee abgebildet ist. Ist das jetzt schon rassistisch? Ja, das ist schon rassistisch. Ja. Wenn es Muschi-Seife ist, dann... Dann nehme ich es zurück. Muschi-Seife? Muschi? Also Pocho, wir halten fest, Gladbach hat momentan so eine Art Findungsphase, sehe ich das richtig? Ja, es ist nicht nur eine Findungsphase, es ist vielleicht auch irgendwo so eine Art Dornröschenschlaf, möchte ich es fast nennen, noch meine Verliebtheit zu diesem Club kundzutun. Es ist irgendwie so, als ob wir in einem Glassack legen würden und sozusagen uns zu dieser, wie der David auch sagte, zu dieser grauen Maus entwickeln. Das kann schon sein. Ich würde sagen, wir müssen mit dem Hacking nochmal verlängern. Oh, ihm echt? Wirklich mal, ja, wir geben ihm nochmal die Chance, die Saison wirklich jetzt anziehen. Man sagt ja, man spricht im Sommer miteinander, also würde man jetzt im Sommer dann verlängern. Und da muss man wirklich dann da hingehen und sagen, wir gucken uns das an. Aber wenn es natürlich so weitergeht wie in dieser Rückrunde, dann stehen wir sowieso am 17. Platz nach 6 Spieltagen und dann ist Hacking sowieso weg. Von daher ist dann sowieso... Ich muss leider Gottes, seitdem Niklas Bendtner dieses Interview gegeben hat und sich über euren Trainer ausgelassen hat, kann ich ja nichts anderes mehr denken. Als beide noch bei Wolfsburg waren. Genau, und als er gemeint hat, er hat noch nie unter einem Trainer trainieren müssen, der so wenig Ahnung hat von Taktik und also da geht ja wohl gar nichts. Naja, wenn das Niklas Bendtner sagt, ja, weiß ich jetzt nicht. Der in seiner späten Karriere natürlich sehr, sehr erfolgreich war. Ja. Und eigentlich und mehr auch durch Intelligenz bestach. Ja, ja, das auch. Ja, ist immerhin der Bendtner. Lord, also... Ja, ein bisschen, stimmt. Ja, also ich finde, das muss man dann auch an eurer Stelle bei der Aussage ein bisschen berücksichtigen. Ja, ihr redet hier nicht über irgendjemanden. Das ist immer der kleine Lord. Ne? Der Lord. Der hat auch so eine Sendung am ZDF gehabt, der Bender, ne? Der kleine Lord. Der kleine Lord, ja, ja. Ja. Der das kleine war ja Lord. Auch der Bösewicht aus Spaceballs, ne? Stimmt. Habe ich nie gesehen. Also nee, erstmal die Wüste durchkennen. Ja, genau. Ich wundere das wirklich, Pocho, ganz ehrlich, weil ich wäre an deiner Stelle, wäre ich fast schon erbost über das, was da gerade abgeht in Gladbach. Weil für mich, Außenstehender, sah es zu Beginn der Saison wirklich so aus, dass Gladbach definitiv um die Euroleague-Plätze mitspielt, wenn nicht sogar mehr. Ich finde, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, den Westergaard finde ich grandios. Ich fand die Verstärkung mit so Spielern wie Ginter wirklich, also das waren für mich die richtigen Leute, auch dass ihr Kramer natürlich zurückgeholt habt, aber das war glaube ich schon letztes Jahr, oder? 2016 ja. Oder war das 2017 erst? Nee, 2016. 2016, aber trotzdem auch ein super Spieler, der natürlich absolut durchhängt aktuell. Ich fand den Move mit Grifo richtig gut, auch das ging so ein bisschen in die Hose, Hermann kam nicht mehr so richtig zurück, aber insgesamt, wenn du die Mannschaft jetzt mal einzeln auseinander nimmst, sind das eigentlich wirklich hervorragende Spiele. Was ist eigentlich mit eurem Fabian Johnson los? Der hat auch mal so eine geile Saison gespielt, das ist Feierabend oder was? Um es mit den Worten zu sagen, die um nochmal wieder einen Film, eine Filmecke zu finden, wenn in Men in Black die Schabe diesen Körper übernimmt. In Gladbach ist im Moment halt, hat er auch so geantwortet, der ist total kaputt. Ne, wenn er da so aus dem Trick gelegt, ihr wisst, welche Szene ich meine. Zuckerwasser. Genau, der ist total kaputt. Ja, und auf jeden Fall, da läuft irgendwas ganz schief im Training, denn es verletzen sich viel zu viele Leute. Ich habe das auch mal in einem Tweet kundgetan, wo man wirklich froh sein kann, dass es mittlerweile mehr als 140 Zeichen gibt, wenn die Verletzten genannt werden in Gladbach. Da läuft was falsch, da muss angesetzt werden. Kann ich dir sagen? Wenn Gladbach alle Spieler zur Verfügung hätte, dann ständen wir auch nicht da, wo wir jetzt stehen. Da kann ich dir was verraten, was du wahrscheinlich eh schon weißt, aber vielleicht die Hörer noch nicht. Euer Athletiktrainer ist der gleiche, der damals ein Dortmund-Athletiktrainer war, als alle Dortmunder muskuläre Verletzungen hatten. Ja. Ich weiß nicht, ob man da einen Zusammenhang herstellen kann, aber... Ja, schon noch ein Kreis raus, sehr schön. Ja, aber das ist doch auch irgendwo dann, ja, wo man sich vielleicht auch Gedanken machen muss von Seiten des Vereins aus. Also wenn ja, du musst ja so sehen, es ist ja auch nicht so, dass Gladbach ein Verein ist, wo es jetzt wirklich so abgeht wie in München oder vielleicht sogar in Stuttgart, was so ein Weltverein ist. In Gladbach gehen die Uhren noch ein bisschen langsamer. Weißt du, da sind sie alle auf der Geschäftsstelle, sind sie ja erstmal alle in ihren Sommer verliebt. Das weiß ich aus erster Quelle. Die sind ja alle in den Janni verliebt. Der Janni. Ne? Oh. Ja, und der Janni ist letzten Endes der Gladbacher Janni. Der kocht ja auch. Der kocht ja auch. Ja. Ich glaube, da macht er sogar einen Podcast drüber. Oh. Also ich weiß jetzt schon, bei wem wir anrufen, wenn es WM 2018 heißt. Da erinnere ich an unsere großartige Aktion, als wir Gianluigi Buffon dazu bringen wollten. Chris weiß es noch, dass er einfach mal ein Tor reinlässt gegen Deutschland. Ja. Und die Rezeptionistin, die wir erreicht haben, uns gesagt hat, everybody loves Gianluigi Buffon. Ja, genau. Und wir können ihn dieses Mal anrufen, denn er hat ja Zeit, ne? Ja, stimmt, der kann nur zugucken bei der WM. Das vergisst man immer. Holland nicht dabei, Dingsbums, wie heißen die, Italien nicht dabei. Also das ist ja im Endeffekt, ist, weiß ich gar nicht, wie er uns braucht. Botswana ist jedes andere Land dabei. Botswana ist auch nicht dabei. Nicht dabei? Nee, ist nicht dabei. Habt ihr das gehört, wie viele Seiten irgendwie dieses neue WM-Panini-Bildchenheft hat? Dadurch, dass so viele Mannschaften dabei sind. Irgendwie 60 Seiten zu bekleben oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie viel sind es denn sonst? Ich habe nie sowas gesammelt, wenn ich ehrlich sein soll. 40? Okay. Ja, das ist ja kein Wunder, dass du sowas nicht gesammelt hast. Ne? Ich habe Wrestling-Panini-Kacke gesammelt. Hast du noch? Du hast doch so einen Dachboden, wo du sowas immer noch findest. Nein, sowas schmeiß ich weg. Du findest doch die ersten Bücher, die du in der zweiten Klasse gelesen hast. Ja, das ist richtig, weil ich da heute noch übe. Ach so. Das ist der Grund. Aber bei den Wrestling. Das ist dein Alternativ-Nickname im Internet, ne? Die kleine Raub-Nimmersatz. Das kannte ich ja alles jetzt schon. Habe ich ja extra einen Podcast drüber gemacht. Warte mal ab, bis ich richtig lesen kann. Dann mache ich nämlich einen Einschlafen-Podcast. So einfach ist es. Ich habe jetzt auch gesehen, dass das Technik-Faultier auch auf YouTube ist. Du, ja, nur da war es immer, Pocho. Ja, hat er dich auch einen normalen Podcast gemacht? Also, ich habe nicht gehört. Ja, habe ich das verwechselt? Ja. Meinst du, dass der bei den Landfunkern mitmacht? Ja, das kann natürlich sein. Nee, ich habe mir dieses Huawei P20 bei ihm angeguckt. Ich glaube, Jan Sommer hört den Podcast. Ja, das kann sein, aber das ist ja noch viel zu teuer. Der frisst schon wieder. Unglaublich, der hat schon wieder die ganze Fresse voller Brezel hin. Das gibt's da gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie er seine Figur hält. Ich meine, er ist ja wirklich ein Adonis. Kerl mittlerweile. Ne? Mittlerweile ist das. Ja, weil, auch wenn er immer so unterschwellig dieses Bild zum Beispiel von der Taufe, da sieht er ja schlieker aus. Ne? Ah, natürlich. Wir müssen noch sagen, der David, das müssen wir ganz kurz hier noch mit einbringen, weil ich finde, man sollte diese Leute auch mal im Podcast erwähnen. Der David hat uns da diesbezüglich angeschrieben, wie Pocho die Graupe Hacking noch aushält, so müsste man es im Endeffekt ausdrücken. Also wir sind euch dann natürlich dankbar für jegliche Anregungen, über was wir hier in diesem Podcast sprechen könnten. Da möchte ich auch noch mal auf unsere supergeile neue Rubrik hinweisen. Frag Dieter, Hashtag Frag Dieter. Und bevor wir jetzt hier mit unseren eigentlichen Themen weitermachen, würde ich sagen, gucke ich erstmal, was da so reingekommen ist. Da ist nämlich auch mit Sicherheit viel passiert. Gebe ich mal ja ein, den Hashtag Frag. Guckt euch mal den Typen an, was ich euch da jetzt geschickt habe. Ist der geil? Den Typen. Ach, Rotzevoll war er da. Ja, das bist du, oder was? Das ist richtig, ja. Das für mich das Spektakuläre ist, dass du da noch stehen kannst. Also, ich war da am Ende. Sieht ein bisschen aus wie Triple H nach so einem 60-Minute Iron Man Match. Kannst du das nächste Mal bei so einem Spiegel-Selfie bitte die Geste von Triple H auch machen, Chris? Warte, die habe ich. Pass mal auf. Ja, leider ist es wahr. Pass mal auf, du dummes Potzloch. Sag mal, das muss ich wieder rausschneiden. Ja, ja. Und jetzt kommt gleich ein Video mit Time to Play the Game, oder wie das heißt. Ich kann ja schon mal... Ist das scheiße, der Typ. Ich jetzt. Pass mal auf. Guckt euch das mal an. Es kommt doch noch nicht. Halt doch mal's Maul. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Time to Play the Game. Du bist da alleine im Bad, das gibt's doch gar nicht. In der Nobelbumse. In der FKK-Villa bei uns in Hannover. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Ricky, darf ich dich was fragen? Hast du jemals schon mal so ein Foto von dir gemacht, wo man gegenüber vom Spiegel steht und das Handy in der Hand hat? Hast du sowas gemacht? Nee, sowas noch nicht. Nee, so. Natürlich, ich habe im Fitnessstudio von dir schon 10, 20 gesehen. Das stimmt. Also, das stimmt doch nicht. Natürlich, aber ich mit Patrick Storch und du hältst deine Kettlebells fest. Vielleicht eins. Das ist ja vervielfältigt, ist klar, aber ich mache solche Fotos nicht. Ja, weil du nicht ins Fitnessstudio gehst. Du hast ja nichts zu verlieren, Pocho. Und weil du nicht zu Nobel-Sushi-Läden gehst, so wie ich. So, jetzt frag Dieter. Hashtag frag Dieter. Hier ist die erste Frage von Katharina, eine Frau. Verblüffende Ähnlichkeit von Heinz Kutten und Schleck Frank. Was meint ihr? Ja. Mhm. Jetzt kommt Hans-Dieter. Je älter der Knoblauch, desto stärker der Geruch. Ich weiß nicht, bis jetzt sind es mehr Statements. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Jetzt kommt die erste Frage. Hashtag Ich möchte was kurz zu Knoblauch sagen. Und zwar habe ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet, Harun. Harun. Der hat gesagt, man kann... Harun, den Scheiß. Also nee. Man kann herausfinden, ob eine Frau fruchtbar ist oder nicht, indem man ihr abends eine Knoblauchzehe in die Fotze schießt und am nächsten Morgen, wenn sie aus dem Mund nach Knoblauch stinkt, ist sie fruchtbar. Ja. Das klingt für mich legit. War das ein, weil du gesagt hast, Kollege, ich denke, er war früher Frauenarzt, da war ihm der Stress einfach zu groß, oder? Geh mal zu Rewe. Und meine, so ein so Knoblauchzopf. So, ja. FireGirzy schreibt, Hashtag fragt Dieter, was ist für dich typisch YouTube und was war dein schönster Moment auf YouTube? Also, das kann ja, ja, was ist für dich typisch YouTube und was war dein schönster Moment auf YouTube? Das ist natürlich eine Frage, die jetzt wahrscheinlich an einen Spieler gerichtet wurde, der Social Media mäßig viel unterwegs ist. Wer könnte das sein? Wer ist? Pocho. Das ist ja kein Spieler. Gar nicht überlegen. Welcher Spieler ist denn Social Media mäßig stark am werkeln? Ach so, ich dachte Videospieler meintest du. Welcher Social Media mäßig aktiv ist? Hans Sapai. Ja. Hans Sapai, aber der, also FireGirzy, da muss er nochmal. Ich weiß es, ja? Paul Pogba. Okay. Der ist mehr auf Social Media als auf dem Spielfeldplatz. Okay, dann musst du das jetzt für Paul Pogba beantworten. Was ist für dich typisch YouTube? Baby. Und was war dein schönster Moment auf YouTube? YouTube? Muss es YouTube sein oder kann es auch X-Hamster sein? FireGirzy hat nach YouTube hier Warte gefragt. Mal, auf X-Hamster war es auf jeden Fall das Video, was ich mit dir gesehen habe, als der dicke, nackte Mann sich mit einer Pinzette gewichst hat. Das war wirklich schön. Das fand ich schön. Übrigens, jetzt geht es ja in die heiße Phase in der Champions League. Wollen wir da nicht uns mal ein schönes Spiel raussuchen und trinken? Das müssen wir machen, auf jeden Fall. Aber ich habe noch jetzt, kommt echt was Legites bei Frag Dieter. Trinkst du gerne Alkohol? Und zwar von Goal Deutschland. @Goal Deutschland schreibt, Gesangseinlage zu Spider-Man wäre auch schön gewesen. Recall-Settle hätte es aber dafür wohl kaum gegeben. Hashtag Frag Dieter. Ich weiß, das sind immer nur Statements. Pocho, jetzt was für dich was? Frag Dieter, ich will dein Minecraft-Let's Play nicht gucken, verpiss dich bitte. Was ist denn da? Dann hier fragt Dieter, kannst du mal auf dem Server blogword.minecraft.to gehen? Es ist mein Lieblingsserver. Pocho. Das geht doch ganz klar an Aubameyang. Fragt Dieter, um welche Zeit kommst du auf den Server? Mit zwei Katzenohren. Das gibt's doch gar nicht hier. Mit zwei Katzenohren. Da haben wir's. Und jetzt eine Frage, die beantworte ich. Fragt Dieter, wie bist du auf YouTube gekommen und warum? Also YouTube.com habe ich eingegeben, genau, YouTube.com. Und warum? Eigentlich habe ich nach so erotische Videos gesehen und dann musste ich mir die ganze Zeit zwei so Lesben angucken, die geknutscht haben und es sah immer so aus, als ob gleich eine Titte zu sehen sei. So bin ich auf YouTube gekommen. These aufgestellt haben. Aber die beste Frage, finde ich, zum Hashtag fragt Dieter, ist vom, komisch, dass er es da schon wusste, vom 6. März 2015 von... Von @japper_dapper_du machst du Abo-Spezials mit deinen Abonnenten, also zum Beispiel zusammenzocken? Ja. Machen wir. Nein, nicht zusammenzocken. Aber an der Stelle eine Frage müssen wir auch noch beantworten von Marco Spadaro. Frag Dieter, Hashtag frag Dieter, machst du Livestream? Also nee. Ist da die Antwort. Also, wenn auch ihr eine Frage beantwortet haben möchtet, dann Hashtag frag Dieter. Das ist eure Anlaufstation für jegliche Fragen. Wir öffnen das jetzt einfach mal, oder, Pocho? Ja, komm auch raus. Ja, wir haben ja jetzt gesagt, nur an Spieler. Und ich finde, da schränken wir und unsere Hörer uns selber so ein Stück weit ein. Wir bohren sozusagen das Feld so richtig auf oder den Kanal. Und ihr könnt da alle Themen reinhauen, die ihr wollt. So, jetzt komme ich. Jede Frage. Alles. Jemals. Auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Solange der Lattenzaun, ne? Solange der Chris hier gerade am Rumschiffen ist, nutze ich die Gunst der Stunde und gehe das Thema Dieter der Woche an. Ich möchte ihm einfach diesen Ruhm nicht auch noch gönnen, dass er jetzt hier noch abjubeln darf, dass sein Tom Kaulitz leider Gottes diese Wahl gewonnen hat und damit sein zweiter Vorschlag in Folge. Ja, es ist unfassbar. Dieser Mann, das ist wirklich jemand, der wirklich nur von Erfolg zu Erfolg fällt. Ne? Ja, letzte Woche. Auch dass ihm sein Kind so hübsch ist. Wie kann das passieren? Ich meine, das sind ja 50% von ihm mindestens. Hat schon merkwürdig große Augen, muss man sagen. Nein, die ist schon toll. Also muss man wirklich sagen. Ich bin ja, was Kinder angeht, ich meine, da bin ich im Gegensatz zu euch nicht so gesegnet. Jedenfalls nicht, wovon ich weiß. Noch nicht. Da habt ihr schon sehr gut gemacht. Na gut. Also, Tom Kaulitz gewinnt den Kack. 74% auf Platz 2. Matthias Ginter ist es fast schon. Ja. Es ist so wirklich, wie sich die Gesellschaft da präsentiert. Ja, 20% kriegt der Ginter, 74% Tom Kaulitz. Dass man Ronaldo nicht die Butter auf dem Brot gönnt, verstehe ich. 6% abgeschlagen. Aber das bringt mich natürlich in die hervorragende Situation, dass ich wieder den ersten Pick bei... Oh Mann, nein, ich wollte den ersten Pick nehmen. Ja, das geht ja nicht. Jemand, der gewinnt, der kann ja nicht schon wieder hier das Vorwahlrecht haben. Warum willst du eigentlich immer den ersten Pick? Ja, ich hatte noch nie den ersten Pick. Ja, weil du ja zweimal gewonnen hast. Ich glaube, du hast den ersten Pick noch nie gehabt, weil du eben zweimal gewonnen hast, genau. So sieht's aus. So, jetzt pass auf. Du mal als erstes Pick willst. Diese Woche gab es wirklich genügend Auswahl. Also mir sind einige in den Sinn gekommen, die ich da hätte auswählen können. Aber ich gehe jetzt hier mal mit dem sicheren Pick. Muss man einfach so machen. Ja. Oh Mann, du nimmst denselben wie ich. Ja, wahrscheinlich schon. So, also ich kann ja mal sagen, wer noch zur Wahl stand bei mir. Natürlich habe ich kurz über Christian Streich. Jetzt nenne ich wieder 1000 Leute. Dass Nein, da hör doch auf, Mann. Zlatan Ibrahimovic nämlich für sein großartiges Tor in seinem ersten Spiel für LA Galaxy. Der Typ wird halt eingewechselt beim Stand, ich glaube, von 3-2 für die anderen oder so. 3-1, 3-2. Haut da das Ding aus 800 Kilometer in die Kiste und macht in der 92. Minute noch mit einem mega Kopfball. Das Tor war eigentlich auch schon mega geil, das 4-3 von ihm. Macht er da halt noch das Ding perfekt und sorgt dafür, dass LA Galaxy das Spiel gewinnt und danach auch die Pressekonferenz, die Leute wollten Zlatan, ich gebe ihnen Zlatan, das ist einfach, es gibt also fast keinen größeren Exzentriker als Zlatan Ibrahimovic. Ich glaube, wenn Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo im selben Raum sind, dann ist das wie ein schwarzes Loch. Das ist einfach, wird komplett Materie aufgefressen. es ist unglaublich und der Typ ist eine Legende, Punkt. Und mein Pick für Dieter der Woche. Jetzt kommt Pocho! Es tut mir ja schon fast. Ja, du nimmst ihn, ey. Ja, es tut mir ja fast ein bisschen leid, dass ich jetzt dran bin, weil Chris weiß, glaube ich, ganz genau, wen ich nehme. Ja, das ist doch scheiße hier, was hier passiert. Ey, du hast zweimal gewonnen und du hast auch noch alle schlagen Dieter gewonnen, alle gegen Dieter gewonnen. Das gibt's doch gar nicht. Da kann man doch jetzt nicht so miesepetrig sein. Du lass doch mal ein bisschen ab. Du bist ja schlimmer als der Rummenigge. Immer auf die Kleinen. Das kann doch überhaupt nicht sein, dass die hier was zu sagen haben. Das gibt's doch gar nicht, dass St. Pauli das gleiche Stimmrecht hat wie der große FC Bayern. Haltet doch mal alle die Fresse. Wenn wir 50+1, dann seid doch ihr für verantwortlich. So eine Scheiße hier. So, jetzt Pocho. Boah, so übersteuert das aber selten, Alter. Geil. Ja, ich nehme natürlich Christian Streich, ist klar. Dann nehme ich Klaus Kinski als Vorbild. Du Schwein! Als dramaturgisches Vorbild nehme ich Klaus Kinski. Aber wie geil war das denn? Großartig. Bitte, wie geil war das denn? Und ich habe es komischerweise immer noch so, dass ich ja immer noch die T-Online-Startseite habe im Internet, obwohl die wirklich mittlerweile vom ehemaligen Bild-Chefredakteur geschrieben wird, glaube ich. Gibt sie überhaupt noch? Ja, pass mal auf. Aber geil war das, da gab es ein Pro und Contra auf dieser Seite zu dem Thema Christian Streich. Und dann schrieb dann einer wirklich Contra dagegen, dass dieser Mann eine gespaltene Persönlichkeit hätte, der den Leuten den feinen Onkel vormacht und in Wahrheit eine Gefahr als Vorbild für unsere Kinder wäre. Also wie weit geht das noch? Wo sind wir denn? Kann ich kurz was zu Christian Streich sagen? Ich fand auch... Ich bin Streichgeil und ich bleibe Streichgeil. Ich finde den auch super. Aber ich fand diese Aktion da am Spielfeldrand, und da möchte ich jetzt überhaupt nicht einen Moralapostel raushängen lassen oder so. Oh, jetzt kommt's. Aber pass auf, ich fand es einfach unverhältnismäßig. Es war für mich in dem Moment einfach zu sehr over the top. Wenn ich nicht wüsste, dass das so ein Männchen aus dem Breisgau ist, würde ich denken, er hat es absichtlich gemacht. Ja, er hat ab einem bestimmten Moment gemerkt, dass er jetzt hier sich zum Horst macht und hat sich gedacht, na, jetzt muss ich all in gehen, damit die Leute wirklich denken, ich wäre so geistesgestörter, aber ich glaube wirklich, dass er da ein Stück weit über die Stränge geschlagen ist. Aber ich gebe dir recht, diese Emotionen, die er hat, dieses Echte, ja, das fehlt ganz, ganz vielen. Also du hörst halt immer nur Floskeln und dann, was ich auch gut fand, das wurde bei Vontora kurz diskutiert, da heißt es dann nach dem Spiel, ja, hier mit diesem Videoschiedsrichter, so geht das ja nicht, dass es ein Videoschiedsrichter mehr oder weniger willkürlich urteilt, einmal greift er ein, einmal nicht, aber keiner sagt so richtig, wie denn eigentlich der ideale Videoschiedsrichter aussehen würde. Also sprich, immer versucht man, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Das ist Christian Streich eben nicht, deswegen ist er mir letzten Endes sympathisch. Und ich kann auch nachvollziehen, dass er hier nominiert wird für diesen Dieter der Woche. Aber im Prinzip, sage ich trotzdem, fand ich diesen Kollaps, den er da erlitten hat, etwas übertrieben für die eigentliche Situation. Also, schön fand ich auch, was hat er denn von der Pressekonferenz gesagt? Ich habe nicht überreagiert, ich habe Schimpfwort benutzt. Ich habe Schimpfwort benutzt. Ich habe Schimpfwort benutzt. Ja. Ist so. Ein schöner Satz, ja. Aber jetzt nochmal, dass du hast es als, du kannst da nichts für, das Wort passt natürlich da rein, du hast es unverhältnismäßig genannt. Aber bei uns in NRW hier hat unser neuer Ministerpräsident letztens auch davon gesprochen, dass und das kann man sehr gut vergleichen, dass Dieselfahrverbote ja unverhältnismäßig wären. Ja, macht das die Sache besser? Aha, nein. Richtig. Macht das die Sache schlechter? Auch nicht. Das ist eine Aussage über einen Menschen in der Situation, glaube ich, die schwer, die für mich schwer zu verdauen ist. Ich sehe deine Aussage absolut, ich kann die nachvollziehen und alles, aber ich könnte es nicht so sehen, weil ich finde da genau das, was du danach auch genannt hast, das Wichtige an diesem Menschen. Und ich finde es besser, dass jemand, und natürlich sieht es in Slow Motion, wenn du dein Gesicht verziehst, immer aus, als ob du von einem Dämon besessen wärst. Und beim einen mehr und beim anderen weniger. Ja, aber, dass der da so reagiert und so viel Leben da drin steckt, solange da niemand mit einer Knarre auf dem Platz läuft, wie das in Griechenland passiert, ist mir das doch, habe ich und das beim doch Streich so, würde ich es echt nicht ausschließen. Ja, aber dann habe ich das doch so lieber, als dass ich schon wieder irgendein Bild von irgendeinem Spieler auf Instagram sehe, wie er mit seinem dicken Lamborghini ein Rennen gewonnen hat und sich neben der Leiche des Opfers, das er mit dem Fahrrad gefahren ist, freut. Was dann noch wahrscheinlich. Habt ihr den Caligiuri gesehen, der sich das alles aus nächster Nähe angeguckt hat? Ne, er kannte ja Streich aus seiner Freiburger Zeit und wollte vermitteln. Ah, okay. Deswegen ist er da hingeeilt und war wahrscheinlich immer, Christian, jetzt bleib mal ganz ruhig, Christian. Und er, ich kann nicht mehr! Was machen wir mit uns? Hat er geschrien. Was machen wir mit uns? Schwein hat er gesagt. Oh, das echt hat er gesagt? Hat er gesagt Schwein. Ihr seid alle Schweine, hat er gesagt. Komm aus Niedersachsen, das ist kein Schimpfwort. Ja, Christian Streich ist jemand, wenn er nicht mehr in der Bundesliga wäre, dann oder es gab ja diese Saison schon, wo er in Freiburg mit Freiburg dann in der zweiten Liga gespielt hat. Man vermisst ihn irgendwie, weil es ist halt ganz selten geworden, dass man solche Typen auf dem Platz sieht. Und ganz ehrlich, Basler zum Beispiel, Mario Basler ist auch ein absoluter Vollhorst, aber dennoch war das halt irgendwie geil, wenn der auf dem Platz abgegangen ist, weil du hast ihm alles abgenommen, was da passiert und gleichermaßen hat er sich auch so ein Stück weit daran messen lassen. Also es war niemand, der das danach verklärt hat, sondern der hat das im Endeffekt noch bekräftigt danach. Also er war sich dann am Ende doch selber treu, so ein Stück weit. Und bei vielen anderen Spielern und Trainern hast du halt heute das Gefühl, dass die immer ihre Maskerade da aufsetzen, ihren Stiefel runterspielen, sich überlegen, welcher Jubel am besten funktioniert. Da sind wir nämlich beim genauen Gegenteil von dem, was wir zu Beginn besprochen haben. Alles vermarkten. Natürlich passt es dann nicht dazu, dass du mal wahre Emotionen zeigst. Dabei ist es das Normalste der Welt. Und man sollte das jetzt auch nicht höher hängen, was ja jetzt wieder losgeht. Ja, Mr. Jekyll und Dr. Hyde oder wie die Vögel heißen. Also ich denke auch, da sollte man einfach mal dem guten Herr Streich das durchgehen lassen. Insgesamt tut so ein Typ wie Christian Streich dem Fußball, glaube ich, ganz gut. Also ich hätte kein Problem damit, mehr Christian Streichs an der Seitenlinie zu erleben. Von daher ist ein schöner Pick, Boccio. Und Klaus Kinski, Christo, ja, einloggen, ich, ja? Ich nehme Klaus Kinski. Ich glaube jetzt einfach mal an den Fußball-Konnoisseur in unseren Hörern, an den Liebhaber und jetzt auch einfach mal ablassen. Ablassen von der Wut, von der Verdrossenheit des FC Bayern München und geht einfach mal in euch. Ich glaube an euch. Ihr seid wirklich die allertollsten Hörer, die man sich überhaupt erfolgreiches Arschloch, ey. Bitte? Die ersten nehmen sich schon den Nippel aus dem Ohr und putzen den ab, weil so eine Schleimspur rausläuft. Ich meine das wirklich ernst. Ich meine das wirklich aus dem tiefsten Herzen. Ich weiß, er hat ein Trikot an, was die meisten Leute hassen. Aber wenn ihr dieses Trikot auszieht, seht ihr einen bildhübschen Mann, der eine Leistungsexplosion sondergleichen hat, ein tolles Spiel gemacht hat gegen den BVB. Und auch alle BVB-Fans spreche ich persönlich an. Wählt bei Twitter @DieterCast James, James, James Rodriguez. Natürlich, ich nehme mal James Rodriguez, das ist doch ganz klar. Weil er erstens ein wunderschöner Mann ist und zweitens einfach ein großartiger Kicker ist. Der hat sie. Ich finde, man kann so jetzt auch einfach mal sagen, das Lebenswert für Dieter Ronaldo. Ja, bla bla bla. Dann kommt hier so ein geckiges Ding wie Christian Streich. Das ist ja alles ganz nett. Aber der wirklich Fußball-Sachverständige, der sagt, ja, James Rodriguez, das ist die richtige Wahl. Und in diesem Sinne, liebe Hörer, James Rodriguez, Daumen hoch. Däumchen. Ihr könnt abstimmen. Däumchen ins Fläumchen, sag ich mal. Ja, ihr könnt abstimmen ab Mittwoch 15.30 Uhr. Da geht Dieter der Woche, Folge 4 online. Zlatan Ibrahimovic, Christian Streich, James Rodriguez sind eure Auswahlmöglichkeiten. Das Ganze läuft bis dienstags 15.29 Uhr. Also ihr habt 6 Tage Zeit, eure Stimme abzugeben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ähnlich viele Leute abstimmen wie in der letzten Ausgabe. Und du sprichst jetzt wirklich, das muss ich jetzt einfach nochmal aufgreifen, mit James Rodriguez wirklich jemanden an, der mir imponiert hat in den letzten Monaten, der sich extrem weiterentwickelt hat oder beziehungsweise eigentlich gefangen hat, muss man sagen. Er hatte ja schon mal 2014 bei der WM richtig gute Leistung gezeigt, ging dann nach Madrid und dann ging es ja so ein Stück weit nach unten, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe mit dir ja schon mal auf WhatsApp hin und her geschrieben und habe gesagt, das könnte den Bayern irgendwann vielleicht auch mal zugutekommen, dass sie es immer wieder hinbekommen, in ihrem verhältnismäßig ruhigen Fahrwasser im Vergleich zu anderen absoluten Top-Clubs in Europa, so Spieler wie einen James Rodriguez einfach hinzubekommen. Ja, also du hörst da wenig, es gibt wenig irgendwie negative Stimmen oder irgendwelche Eskapaden. Und er kann sich da, glaube ich, etwas... Er hat etwas mehr Ruhe, es ist nicht ganz so chaotisch, wie das vielleicht bei Madrid war und auch nicht ganz, die Fans sind nicht ganz so euphorisiert, ja. Da kann er sich jetzt weiterentwickeln und sich vielleicht auch eher mal zurücklehnen und vielleicht genießt er jetzt auch das Familiäre. Das denke ich auch, die Erwartungen waren einfach auch nicht so enorm hoch, wie als er nach Madrid gegangen ist. Ich glaube, dass, also so ging es mir, ich kann jetzt von mir reden. Als ich gehört habe, Bayern verpflichtet James Rodriguez, habe ich erst gedacht, oh, okay, das kann aber auch ganz schön nach hinten losgehen, weil ich ihn auch als Persönlichkeit erstmal anders eingeschätzt hätte. Ich dachte immer, das wäre so ein Möchtegern-Ronaldo. Natürlich hat es damit zu tun, dass er nach außen hin auch ein Stück weit was repräsentiert, er hat den Look und so weiter und so fort und wird natürlich auch so vermarktet. Ja, genau, exakt. So, und jetzt kommt da ein Typ, der eigentlich ganz ruhig ist und bereit ist zu arbeiten. Auch nicht nur jetzt an sich, sondern auch für die Mannschaft. Ja, die Position, die er bei Bayern hat, das ist ja nicht irgendwie, ich bin ja der Kasper, der da vorne machen kann, was ich will, sondern er ist für mich ein legiter Achter, der sowohl auch defensive Aufgaben übernehmen kann, aber auch nach vorne hin dann die geilen Momente schaffen kann. Also er ist sich nicht zu schade, auch nach hinten mitzuarbeiten. Jedenfalls unter Heinkes nicht, muss man sagen. Bei Ancelotti hat sich das noch nicht so richtig gut angefühlt, aber das ging vielen Spielern so. Und jetzt, nachdem ich den eine Weile im Münchner Trikot gesehen habe und auch wirklich sehe, was der zu leisten imstande ist, also die erste Halbzeit, das war ja großartig gegen Dortmund. Da hat er ja fast einen Sechser gespielt neben Martinez, ne? Ja, wobei natürlich Martinez dann eher der Typ ist, der hinten alles dicht hält. Ja, sicherlich. Aber es war einfach eine richtig geile Leistung von ihm und ich bin dann fast schon stolz, dass so ein Spieler in der Bundesliga spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch. Ich hab ja jetzt gelesen, dass Bayern da relativ konkret wird und Nägel mit Köpfen machen will. Und das finde ich auch absolut okay. Und für, glaube 50 Millionen, wenn du die Leihgebühr mit dazu rechnest, dann ist es ja wirklich ein Schnäppchen für heutige Verhältnisse. Ja. Toller Spieler und auf den freue ich mich ganz besonders heute Abend, sage ich dir so, wie es ist. Ich habe auch das in unsere Gruppe geschrieben. Ich freue mich wahnsinnig auf diese beiden Champions-League-Spiele und wüsste fast gar nicht, welches ich angucken soll, weil ich auch Sevilla für einen richtig interessanten Gegner halte. Jetzt nicht nur irgendwie so, ja, könnte sein, Überraschung hin und her. Nee, ich glaube, dass das wirklich ein geiles Spiel werden kann, weil Sevilla kann schon gepflegten Ball spielen. Hat man gegen Menu gesehen. Und ich fand natürlich jetzt auch gegen Barcelona haben sie das unter Beweis gestellt. Die sind schon gut. Und ich glaube, wir können da ewig drüber diskutieren, aber ich bin der Meinung, hier kommt wirklich nur die Mannschaft weiter, die in beiden Spielen eine absolute Top-Leistung abliefert. Das mit so einer 80%-Nummer wie gegen Beşiktaş wird das nicht reichen für Bayern. Also da muss schon alles passen. Ja, war das denn 80%? Also ich meine, 8 Tore zu schießen in 2 Spielen, das ist jetzt Ich fand, dass der Spielverlauf gerade im Hinspiel den Bayern so ein Stück weit in die Karten gespielt hat, mit der roten Karte da relativ beizeiten und so. Also das war dann hat den Bayern dann schon geholfen. So. Sicherlich, natürlich. So, also das ist auch okay, das ist Fußball, sowas passiert halt. Also das kannst du ja nicht Bayern jetzt irgendwie verübeln, dass der Gegner sich ein bisschen dämlich anstellt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es natürlich spannender gewesen wäre, wenn Beşiktaş mit 11 Mann hätte weiterspielen können, weil sie es zu Beginn aus meiner Sicht gar nicht mal so schlecht gemacht haben gegen München. Aber lass uns nicht so viel über die alten Kamellen reden. Das stimmt. Also, genau. Freut ihr euch auch schon so sehr auf Piotr Trzeciowski, der ja bei Bayern und bei Sevilla gespielt hat und auch schon bei Sky Sport News HD groß angekündigt wurde, ist heute im Studio. Ich freue mich sehr. Toll. Ja, das gibt's oder? Gar nicht. Wie sieht der jetzt aus? Das sind Fußballpersönlichkeiten, an die denkt man. Ne? Richtig. Wenn ich so an Top-Fußballer denke, dann denke ich als erstes natürlich Ronaldo, Ibrahimovic, aber dann kommt schon Piotr. Also der Piotr, wie wir ihn ja auch nennen hier im Cast, weil er war ja schon sieben Mal, glaube ich, bei uns zu Gast. Peter Trotschi nennen wir den ja auch. Ja, das habe ich geschrieben. Trames Tochowski habe ich hier aufgeschrieben bei meiner Themenliste. Dieter Powalski. Trochowski war ja auch beim HSV, muss man dazu sagen. Ich glaube, übrigens, ich muss noch mal kurz was sagen, bevor ich es vergesse. Andreas Hinkel wurde inflationär oft jetzt am Wochenende bei Sky eingesetzt. In welcher Interviewposition auch immer. Der Typ ist ja unerträglich. Der hat vor allen Dingen auch, finde ich, richtig viele Haare auf dem Kopf. Ich finde, das fällt überhaupt nicht auf, dass er sich da einen halben Meter Scheitel rüberlegt. Also das, ich finde, der steht dazu. Hat keine Haare mehr auf dem Kopf, da lege ich mir einfach einen Kilometer Haare drüber. Fällt doch nicht auf. Ist der schlimm, der Typ? Ist der ekelhaft? Der trainiert übrigens im VfB 2. Ich war ganz nah dran an Hinkel am Sonntag. Der ist der Trainer, oder was? Ja, der trainiert unsere zweite Mannschaft. Verhältnismäßig erfolgreich. Nee. Die zweite Mannschaft, ich bitte dich. Also das ist für uns das ist die Zukunft. Die Zukunft für uns. Also jetzt höre mal auf. Oh, jetzt ist mir der Stift aus dem Arschloch gefallen. Andi Hinkel, wir sind froh, dass wir ihn haben. Ja, glaube ich euch nicht. Nee, aber vielleicht können wir noch ganz kurz das Thema Dortmund anreißen. Ja, weil ich schon ein bisschen überrascht bin, dass jetzt auf einmal so mehr oder weniger nach diesem 6:0 so getan wird, als ob jetzt Dortmund am Boden liegt und es geht gar nichts mehr. So ein Stück weit, aus meiner Sicht, hat man es ja kommen sehen, was da in Dortmund passiert. Ja, also sie haben ja immer wieder richtig gute Spieler abgegeben und sich eigentlich dann nicht mit neuen guten Spielern wieder eingedeckt. Also so sehe ich es jedenfalls. Sie haben es so gemacht, wie sie es eigentlich die letzten Jahre auch schon gemacht haben. Die Aubameyangs, Lewandowskis und Dembélés, die waren ja in dem Zustand, in dem Status, in dem sie geholt wurden, ja auch nicht die sie dann waren, als sie gegangen sind. Das haben sie ja lange Jahre gut gemacht. Nur jetzt sind die ganzen Transfers, die sie gemacht haben, irgendwie ausgeblieben. Chris, ist, dass sie einen alten Paulo Sosa wieder zurückgeholt haben, nachdem er nirgendwo anders mehr getroffen hat. Und das haben sie ja auch angefangen, ihre alten ausrangierten Jungstars wieder zurückzuholen, sei es ein Kagawa, sei es ein Götze, um jetzt mal nur die Schein, zwei zu nennen. Schein haben sie zurückgeholt, der schon immer Tempodefizite hatte. Man kann vielleicht auch sagen, dass so Spieler wie Schürrle auch schon eigentlich total gegen das sprechen, was Dortmund unter Klopp vor allem und natürlich dann auch unter Tuchel eine Zeit lang ausgemacht haben. Also ich finde, die Transfers sind schon fragwürdig. Ich habe ja auch geschrieben, wie kann es denn sein, dass Dortmund als wirklich legitime Nummer 2 einfach nicht zuschlagen kann bei so Transfers wie Timo Werner zum Beispiel. Jetzt kann man natürlich sagen, da war ja der Aubameyang noch da. Ja, schon klar, aber es ist ja absehbar gewesen, dass Aubameyang jetzt nicht nochmal 18 Jahre bei Dortmund spielt. Und er war ja schon immer so ein Typ, der da kein Hehl draus gemacht hat, dass er sich für was Größeres berufen sieht. Also, weißt du, wie ich meine? Also, das fand ich jetzt nicht so überraschend, dass der irgendwann auch mal sagt, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und ich finde, Dortmund muss dann versuchen, solche Spieler abzugreifen, wie zum Beispiel ein Timo Werner, der dann nach Leipzig geht, oder auch andere Namen, die wir dann auch diskutiert haben. Ja, Dieter Harit oder sowas. Das ja, Harit genau zum Beispiel, der bei Schalke landet, ja. Ja, genau, das sind so Spieler, also von in dem Kaliber musst du dann auch fischen, dann musst du halt auch absurd hohe Summen für den Status dieser Spieler zahlen. Im Verhältnis sind es aber immer noch läppische Summen. Ich meine, wenn du jetzt leider. Ja, leider. Es sind noch läppische Summen, die da investiert werden müssen. Und aus meiner Sicht muss auch Dortmund jetzt massiv in junge, vermutlich erfolgreiche Spieler investieren. Das weiß man ja nie so hundertprozentig. Aber dass ich zum Beispiel nie so Sachen höre, wie dass die an Pavard jetzt mal ernsthaft dran sind. Da hieß es mal, ja, die haben Interesse an Benjamin Pavard. Jetzt höre ich an Salif Sané. Von Hannover haben sie großes Interesse. Also wenn ich jetzt da was zu sagen hätte, also mit mehr Perspektive ist wahrscheinlich ein Benjamin Pavard ausgestattet. Der ist natürlich auch teurer als ein Sané. Aber sind wir doch mal ehrlich. Salif Sané ist doch kein Spieler, den ich als Champions League Verein in meine Mannschaft hole. Das ist von mir aus jemand, den ich in die zweite Reihe setze, das würde der aber nicht mitmachen, den kannst du mal bringen, wenn gar nichts mehr geht. Nee. Der kann nach Gladbach gehen. Ja, und das meine ich auch noch nicht mehr despektierlich mit meinem Jahr. Genau, absolut, Potsche, das meine ich auch nicht. Ich wollte das jetzt nur mal einkategorisieren, weißt du, aber ich finde, das ist ein Transfer, ob der zustande kommt oder nicht, keine Ahnung. Aber das bringt dich doch nicht weiter. Oder der BVB muss jetzt das verdammte Geld in die Hand nehmen, da was wir von Dembélé und Aubameyang gekriegt haben, noch und nöcher. Natürlich wissen alle Vereine, dass die Taschen voll haben. Nun, so ist es, Herr Zorc. Machen Sie jetzt mal ein bisschen was und es muss auch was geliefert werden. Wobei ich gelesen habe. Ich bin mal gespannt, was da jetzt mit Sammer und mit Kehl passiert. Also ich habe ja jetzt erstmal auch gelesen, dass der BVB wirklich vor einem großen Umbruch stehen soll. Dieser Umbruch soll nicht nur die Sportdirektor, Vorstand Sport, wie es auch immer heißt, betreffen, also mit Zorc, wie du eben auch genannt hast, der Name Kehl fällt da sehr oft, sondern auch, dass Watzke irgendwie eine Etage höher rutscht und der Raubal aufhört. Watzke wird wohl irgendwann mal Raubal als Präsidenten beerben. Genau. Wäre dem so, würde sich natürlich in diesem Verein eine ganze Menge ändern. Dass der Trainer am Ende der Saison nicht mehr weitermacht in Dortmund, steht für mich außer Frage. Das liegt aber nicht an dem 0-6 gegen Bayern München. Nein, auf keinen Fall. Das liegt an der Saison, wie diese, auch wenn sie immer noch gut in der Tabelle eigentlich dastehen, wie die Fußball spielen. Und da sind wir auch wieder beim Thema, was ich eben bei Hacking gesagt habe. Wenn Gladbach dastehen würde, wo Dortmund jetzt steht, auch mit der Spielweise, die Dortmund oft an den Tag legt, langweilig, aber halt dann erfolgreich mit 1-0 und so weiter zu gewinnen, dann ist es mir als Fan eigentlich egal. Aber Dortmund sieht sich als Nummer 2 in Deutschland. Und dann gebe ich Chris recht, dann müssen die wirklich mal von diesen 350 Millionen, die sie durch 2 Transfers gemacht haben, auch mal sagen, gut, wir bezahlen 144 Millionen für Spieler XY. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal nötig. Nein, das, und nur mal, weil du gesagt hast, Dortmund steht verhältnismäßig noch gut da. Nur mal so, damit man das mal ein Gefühl dafür bekommt. Dortmund hat 10 Punkte mehr als Stuttgart. Also, das ist nichts. Das ist gefühlt nichts, der Abstand zwischen einer Mannschaft, die eigentlich, also es sind eigentlich Mannschaften, die in zwei unterschiedlichen Sphären agieren müssten. So sehe ich sie jedenfalls. Ja, natürlich, aber du musst ja den Tabellenplatz sehen, den meine ich ja. Und da steht es ja nicht so schlecht. Ich gebe zu, dass ich ganz klar gerne hier diesen Jean-Claude Von Torra gucke. Da, also nicht wegen Von Torra, sondern weil ich den Didi Hamann super finde. Und der hat was gesagt, wo er eigentlich recht hat. Es ist wirklich absurd, dass der BVB vor der Partie gegen den FC Bayern mehr Punkte hat, seitdem Stöger der Trainer ist, als die Bayern. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist krank. Wenn du dir das mit der Spielweise plus der aktuellen Gefühlsgemengelage da vorstellst, ist das krank. Und nee, ich bin mir auch sicher, da würde ich sogar fast Geld drauf wetten, dass der Lucien Favre da ein neuer Trainer wird, weil ich finde, das passt. Ja. Du hast noch eine gewisse Ruhe in Dortmund. Oder Hasenhüttl. Da ist es noch nicht. Er heißt jetzt nur noch Rasenhüttl, heißt er nur noch. Rasenhüttl. Rasenküttel. Rasenküttel. Ich habe zum ersten Mal in dieser Saison Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs geguckt. Nämlich, weil Pocho immer davon schwärmt. Und ich habe es mir mal angeguckt. Und was sagst du? Ja, ich kenne das ja schon. Aber war nett. Kann man durchaus mal gucken. Und ja, auch auf YouTube mittlerweile, ne? Am nächsten Tag. Muss man nicht direkt abends gucken, kann man auch auf YouTube. Nein, ich gucke ja nichts, wenn es sind. Ich habe es aufgenommen. Aber habt ihr gefühlt auch irgendwie so, oder kommt es euch auch so vor, dass Dortmund sich eigentlich in wirklich allen Mannschaftsteilen massiv verstärken muss, um wirklich, jetzt mal davon abgesehen, ob sie Nummer 2 in Deutschland sind, aber auch in der Champions League nur irgendwie eine Chance haben? Also, ja, die müssen ja an der Torwartposition ja anfangen. Der Birki ist auch ein Flügelfänger. Wobei ich da sage, ich glaube, dem Birki tut man auch so ein Stück weit Unrecht. Also ich finde ihn nicht so schlecht, wie er gemacht wird, aber ich gebe jedem recht, der sagt, dass er nicht den sichersten Eindruck macht. Es ist ja auch so ein Gefühl, dass du als Abwehr dann dich vielleicht besser fühlst, wenn du da hinten einfach eine richtige Nummer hinten drin stehen hast. Deswegen, ich kann es verstehen, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt da vielleicht auf der Position nochmal was zu verändern. Was weiß ich, ob das jetzt ein Radetzky sein wird oder Leno, weiß ich jetzt nicht, wer hat das. Hat sich aber auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, stimmt, Radetzky. Der hat jetzt auch nicht gerade die beste Bewerbung abgeschickt mit dem Ding gegen Bremen. Aber für mich ist ein ganz großes Problem die Innenverteidigung. Ich finde, Sokratis, das Ding ist irgendwie, das hat sich abgenutzt fast schon, muss man sagen. Und auch, dass du den Toprak holst, ne, als Stabilisator. Es ist für mich die Lachnummer des Jahrhunderts. Er ist schon nicht so schlecht, aber hör doch auf, schlecht ist der nicht. Es ist jetzt kein schlechter Innenverteidiger. Natürlich würde der hier beim TSV KK in Krähenwinkel würde der Stammspieler sein. Natürlich ist der nicht schlecht. Na klar, ist es das, was du willst, nicht schlecht? Nee, da weiß ich, da gebe ich dir recht, ja. Du willst eigentlich herausragend oder zumindest sehr gut. Den Anspruch hat Dortmund und den Spieler würden sie auch kriegen, wenn sie ein bisschen vernünftiger scouten würden. Den Akanji-Transfer, den kann ich noch verstehen von Basel oder wo der herkam. Ja, Akanji macht einen eigentlich gar nicht so schlechten Eindruck. Ich glaube, bei dem Teuern muss man auch mal sagen, okay, das sieht jetzt noch nicht so geil aus, aber der ist auch noch jung, lass ein bisschen rumwirbeln da, vielleicht wird das noch was, weiß man nicht. Was ich eine Katastrophe finde, ist Schmelzer, dass der noch so ein Baustein ist. Schmelzer ist doch so gefühlt seit 10 Jahren Lautsprecher. Für mich irgendwie schon durch, ja genau, mit seiner Piepstimme. Da hast du mal Marcel seitdem der diese komischen blonden Haare hatte, kann ich den nie mehr ernst nehmen. Da hat er sich für mich geoutet. Ich kann ihn auch gar nicht ernst nehmen, seitdem der mit seiner ersten Karriere als Frontmann von Nirvana baden gegangen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bestimmt. Komm, SEO. aber was ich zum Beispiel auch interessant finde, oder für gar nicht so dumm halten würde, wäre zum Beispiel zu versuchen, sich so einen Emre Can zu schnappen. Auch das, finde ich, ist nicht unmöglich für Dortmund. Die spielen sehr wahrscheinlich Champions League. Ja. Wieso nicht so einen Spieler holen? Das ist ein deutscher Spieler, der wirklich seine herausragende Qualität aus meiner Sicht in Liverpool unter Beweis gestellt hat. Da musst du eigentlich versuchen, so einen Spieler zu holen. Den Hector müssen sie holen. Das geht gar nicht anders. Die müssen versuchen, den Hector zu holen. Nicht, weil der Hector so geil ist, sondern weil er besser ist als das, was bislang da auf der Position spielt. Und das ist hier Kurt Schmelzer. Kurt Schmelzer und Toljan. So. Aber du hast recht. Ich sehe das genauso mit dir, mit Dieter Hector. Aber das ist ja auch nicht der große Umbruch. Dieter Hector ist 28 auch inzwischen. Ne? Also es ist auch nicht so, als wenn da. Gut, du hast natürlich völlig recht, wenn du sagst, dass da keine Rasselbande nächstes Jahr spielen soll, dass du da schon ein bisschen gestandene Bundesligaspieler brauchst. Und ich halte das gar nicht für unrealistisch, dass sie den Dieter Hector und den Torwart holen. Beide. Von Horn. Dieter Horn. Ja. Ja, bei Horn, da bin ich mir immer nicht so richtig sicher. Ich weiß ja auch nicht, warum. Ich habe bei dem noch nicht so. Das ist ein geiler Torhüter, gar keine Frage. Aber ist der jetzt vielleicht besser als Birk? Ich weiß es nicht so richtig. Weil der hat ja zuletzt auch ein paar Mal Nerven gezeigt. Für mich ist das eine Nervenfrage gewesen da am Abstiegskampf. Ricky, Fun Fact: Wusstest du eigentlich, dass der die Birki-Stockschuhe. Der Horn? Hat der die Birki-Stockschuhe? Der Horn hat die Birki-Schuhe erfunden. Ja, genau. Cool. Das ist ein verrückter Typ. Ja, aber bei Dortmund, das finde ich fast das interessanteste Projekt für die neue Saison. Jetzt geht das wieder los. Wir haben noch nicht mal getrunken. Das muss ich aber trotzdem, muss ich bei aller Freude jetzt hier nochmal sagen. Also darauf freue ich mich. Das klingt sehr interessant. Sommer, dann wahrscheinlich Lucien Favre und mal gucken, wen sie sich da der zusammen. Der Favre geht nach München, der Favre. Nee, das nein. Macht noch keinen Sam. Das können wir jetzt ja auch nochmal ganz kurz anklingen lassen und dann gehen wir nach Hause. Der Rummeniger hat ja wieder so ein paar Dinge rausgehauen. Der hat ja erstens mal gesagt, also er nimmt Wetten darauf an. James ist der X-Faktor. Der X-Faktor, genau. Und dann hat er vor allem gesagt, Lewandowski spielt nächstes Jahr in München, da würde er Wetten drauf annehmen. Okay, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Mittlerweile tendiere ich dann eher dahingehend, dass Rummenigge da wahrscheinlich recht behält, sonst würde er sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Da macht er sich ja völlig albern, wenn jetzt da im Hintergrund schon was laufen würde. Aber er hat auch nochmal bekräftigt, der nächste Trainer kann Deutsch. Das ist auch so, ist eigentlich so absurd, dass du sowas so sagst, nee, der muss Deutsch können. Umso länger ich drüber nachdenke, umso behinderter ist es. Deine ganze Mannschaft kommt aus allen Ländern der Welt, aber dein Trainer, der muss Deutsch können. Deutsch und die Nationalhymne muss er vor jedem Spiel komplett auswendig kennen. Alle drei Strophen muss der singen in der Kabine für die Mannschaft. So, ich habe so eine App auf der Uhr, da kannst du simultan dolmetschen. Vielleicht sollten wir dem neuen Trainer oder Herrn Rummenigge einfach so eine Smartwatch schenken. Wer hat das gesagt? Wer internationale Klasse sein will, muss auch beim Trainer international denken. Genauso ist es. Du kannst nicht den Anspruch haben, dass du eine mega geile Champions League-Truppe bist, aber dann anfängst, ja, Trainer darf nur ein national erfahrener Trainer sein. Weil du schränkst dich ja automatisch ein. Ja, wenn du sagst, mein Trainer darf nur Deutsch sprechen, der einzige Trainer, der taktisch Weltklasse-Niveau hat, muss man leider so sagen, auch wenn er rumrennt wie ein absoluter Vollidiot, ist Thomas Tuchel. Den vergraulst du. Warum auch immer, ist alles scheißegal, aber den kriegst du nicht. Der geht lieber zu irgendeinem anderen Kasper-Club. Nicht zu Bayern München, das muss ich mir vorstellen, den potentesten Verein, den du überhaupt abgreifen kannst als Trainer. So, das ist eigentlich ein mega geiler Club. So, du kannst relativ in Ruhe arbeiten für die Verhältnisse, die da an den Tag gelegt werden, also auch mit Anspruch und so weiter und so fort. Und der sagt, nee, ich gehe lieber hier nach Paris oder was weiß ich wohin. So, also den kriegst du schon nicht. Und dann überlegst du, ja, der Kovac, der könnte sein, der kann ja wenigstens Deutsch. Der hat zwar so jetzt noch nicht die riesige Erfahrung, hat vielleicht eine gute Saison in Frankfurt gespielt, kann damit so Typen wie Radetzky und Kevin Prince. Das ist doch alles Bullshit. Also das verstehe ich nicht. Das verstehe ich, dein Verein verstehe ich da irgendwie nicht. Das ist auch nicht mehr der FC Bayern, den ich fast schon neidisch bewundert habe vor einigen Jahren. Ja, wo auf einmal wirklich ein Pep Guardiola als Trainer präsentiert wurde, zu einem Zeitpunkt, als es undenkbar war, dass so ein Trainer in die Bundesliga kommt. Heute reden wir über so Typen wie Niko Kovac. Nichts gegen Kovac, überhaupt nichts gegen Kovac. Aber das ist doch nicht ein Bayern-Trainer für ein Umbruch, weil das muss man ja noch mit einbeziehen. Bayern steht halt vor einem Umbruch. Da muss auch jetzt ein bisschen was getan werden, sonst haben die vielleicht in 3-4 Jahren ein ähnliches Problem wie Dortmund aktuell. Muss man ja auch mal so ansprechen. Also die werden ja nicht jünger, die Pfeifen da auf dem Platz. Nee, da bin ich sowieso gespannt, wie da. Also Dortmund und Bayern werden sehr spannende Tage im Sommer werden, wie die personell da aufrüsten, auch Gladbach. Aber wer wird's denn? Wer ist dein, jetzt, was denkst du, wen holen sie jetzt? Das habe ich doch schon letzte Woche gesagt. Der Fuck-Buddy vom Hassan. Der Würz, natürlich. Der Kovac Würz, weil er hat ja angeblich diese Ausstiegsklausel nur zum FC Bayern, kann ich mir alles nicht vorstellen. Wenn es so wäre, wäre das schon wieder eine geile Aktion von Kovac, dass er so dicke Eier hat und hat gesagt, hier komm, ich fange jetzt bei Frankfurt an. aber lasst mir bitte hier, ich möchte eine Ausstiegsklausel für den FC Bayern und fürs Präsidentenamt von den USA. Das möchte ich bitte reingeschrieben haben. Das finde ich schon wieder geil eigentlich. Aber du hast völlig recht. Die logische Personalie nach Guardiola war Ancelotti. Und damit kann ich leben, genau, ja. Und für mich ist auch die logische Personalie jetzt zum Sommer ein aus dem Sabbatical kommender, da freut sich aber auch Rodriguez, einer aus dem Sabbatical kommender Tuchel. Jetzt natürlich, ihr beide sagt, das ist der größte Querulant. Auch dieser unerträgliche Stoiber bei Vontora hat auch gesagt, ganz dass schlimm. Der ganz fürchterlich. Ich habe erst gedacht, der hat sich auch so verbal erschöpft angehört, dass der noch in der Sendung verendet irgendwie. Dass der eingeht, wie eine Prima. Der sieht so alt aus. Der sieht aus wie damals diese Masken, die es gab von Stoiber, die man sich selber aufsetzen konnte, von Schröder und von Stoiber. Wisst ihr, wie der aussieht? Kommt mir jetzt gerade, der sieht original aus wie Jigsaw. Ja, das stimmt. Wer ist das? Ne? Das ist der aus den Saw-Filmen, dieser alte. Ah, nee, da habe ich immer nur den ersten Teil geguckt und. Da hat man den ja noch nicht gesehen. Ich meine nicht diese Puppe. Nee, ich sage, ich habe nur den ersten Teil geguckt, dann habe ich nicht. Bin ich ausgestiegen. Der erste Teil war schlecht. Und was war's denn jetzt? Bayern-Trainer, das wird der Kovac. Und das wird der Kovac, weil der jung ist, weil der hat schon ein bisschen Erfahrung. Der ist ja mit Kroatien, hat der WM gespielt 2014, oder? Ja, aber das ist aus meiner Sicht nochmal was anderes. Ja, der hat noch kein Champions-League-Halbfinale bestritten. Aber gut, der ist wahrscheinlich das heiße Eisen, was du jetzt noch irgendwie biegen kannst. Und du gehst jetzt original in eine Umbruchzeit mit Salihamidzic und Niko Kovac. Ey, wenn ich dir das vor 5 Jahren erzählt hätte oder vor 4, hättest du mich für völlig irre erklärt. Hättest du mich auch erklärt, wenn ich dir gesagt hätte, dass der Korkut und der Rucksack-Louis da. Der Rucksack-Louis bei Stuttgart sind. Ja, aber genau. Ich hätte dir geglaubt, wenn du gesagt hättest, dass Michael Reschke, Dennis Aogo und Andy Beck an den Neckar holt. Das hätte ich dir sofort geglaubt. Auch geglaubt, dass Andreas Hinkel die Jugend, die Bambinis bei euch trainieren? Ja, hätte ich nicht ausgeschlossen. Wir brauchen ja auch mit Stallgeruch. Das ist wichtig, dass er weiß. Nein, nee, was ich noch kurz einwerfen muss. Okay, ja, vieles deutet darauf hin. aber jetzt kam ja wieder so ein bisschen Kloppo mit ins Spiel. Kanntet ihr vorstellen, dass es da diesen Mega-Move gibt, dass die Bayern vielleicht wirklich einen raushauen und den Klopp holen? Oder ist das völlig ausgeschlossen aus deiner Sicht? Ich würde, ja, ist völlig ausgeschlossen aus meiner Sicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kloppo als Tabellendritter Champions League Viertelfinalist und durchaus Chancen hat, ins Halbfinale zu kommen, mit einer geilen Mannschaft, dem fehlt im Prinzip, fehlt denn eigentlich nur ein Torwart, ein richtiger, wenn ich den Karius da immer sehe, also sowas Behindertes, sowas Behindertes, den Karius da in der Premier League zu sehen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Liverpooler da jetzt schon weggeht, das kann ich mir nicht vorstellen, wirklich nicht, aber aus Bayern-Sicht, ich würde mich freuen. Da müsstest du wahrscheinlich eine ordentliche Ablöse hinknallen. Erstens mal, wenn Klopp überhaupt will. Und ich weiß nicht, was glaubst du denn, will der? Wie du es halt sagst. Ich meine, der kann sich jetzt da sein zweites oder sein drittes Trainerdenkmal schaffen. Mainz ist eine absolute Legende, in Dortmund und in Liverpool ist das eigentlich auch schon. Selbst wenn er jetzt nicht ins Halbfinale kommt für der Champions League, der hat dieser Mannschaft so sehr den Stempel aufgedrückt. Und das ist eigentlich so herausragend, dass er es mit drei so unterschiedlichen Mannschaften geschafft hat. Ja, also das ist wirklich mit ein bisschen Abstand das Ganze mal betrachtet. Ja, der war ja auch nicht immer unumstritten aus unserer Sicht in Dortmund. Aber das ist schon extrem, was der da geleistet hat. Das ist auch kein Zufall. Das ist massive Qualität. Anders kann ich nicht sagen. Ja, absolut, und ich will den eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, aus Eigennutz möchte ich den in Deutschland sehen, bei Bayern, bei Dortmund oder von mir aus als Nationaltrainer. Ich möchte ihn halt wirklich in höchster Position irgendwo in Deutschland oder ja. Und der hat natürlich jetzt nochmal an Format gewonnen. Ne? Der hat in Mainz dann seinen ersten Schritt, Gehversuch gemacht, in Dortmund 2-3 Level darüber natürlich ein Statement gesetzt, ist nach England gegangen, hat bei Liverpool aus dieser Mannschaft einen absoluten Champions-League-Kandidaten gemacht und hat dann natürlich mit den ganzen Stars und dieser in der Premier League, was ja glaube ich schon ein brutales Haifischbecken ist, hat er schon ein Format gewonnen. Ich glaube, Kloppo, über kurz oder lang, wird er mal bei den Bayern aufschlagen. Wie er da respektiert wird von der Presse und alles. Es ist ja nicht so, es ist nicht so ein Wink-August, der da jetzt an der Seitenlinie steht, sondern der ist eine richtige Persönlichkeit in dieser Premier League. Der sticht richtig raus, fast schon auf einer Ebene wie ein Mourinho oder ein Pep Guardiola. Der wird nicht ohne Grund mit diesen Leuten in Verbindung gebracht. Und es liegt nicht daran, dass er taktisch so der mega clevere Fuchs ist, sondern das ist jetzt wahrscheinlich ein abgedroschener Begriff, aber es ist trotzdem so geil. Es ist ein absolutes Mentalitätsmonster, der so viel rauskitzeln kann mit Ansprache und natürlich auch mit seiner Erfahrung. Das ist schon beachtlich und der wird wahrscheinlich irgendwann irgendwie München landen oder eben dann als Nationaltrainer. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der, wenn es passt, jetzt passt es ja offensichtlich nicht, wenn die Ära Liverpool zu Ende wäre, würde das jetzt passen und es würde auch passieren, denke ich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern und Kloppo, dass das irgendwann mal funktioniert. Kloppo selbst hat ja nie was gesagt, was dagegen spräche. Er hat ja von den Bayern immer in höchsten Tönen gelobt. Und ja, kann ich mir gut. Also jetzt wird es der Kovac. Alles andere ist, glaube ich, Quatsch. Der Pochettino ist ja raus, ja? Spricht ja kein Deutsch. Favre halte ich für, hat nicht das Format, hat es Kovac möglicherweise nicht, aber der Favre, den sehe ich da einfach nicht. Den sehe ich da überhaupt nicht. Und wer war der Letzte? Rasenhüttl, ja. Aber der hat sich ja jetzt im Endeffekt schon zu Leipzig bekannt, letzten Endes. Gut, das weißt du auch immer nicht so richtig, was das dann zu bedeuten hat. Justamente Sky Sport Push-Nachricht, Klopp stellt klar, kein Anruf der Bayern, keine Gespräche. Na, siehst du mal. Haben sie auch nicht nötig, vielleicht. Boccio, hast du noch einen verwegenen Tipp irgendwo? Weiß ich nicht, kennst du noch einen Trainer, der uns überraschen könnte? Verwegen ist Favre vielleicht auch, aber da bleibe ich immer noch auf dieser Buddy-Option mit dem Rummenigge sitzen. Warum ich das als realistisch ansehe. Ja, zusammen in einer Butze gesessen, ja. Weil Heinkes und Hoeneß, dann darf auch der Rummenigge dann sich mal was aussuchen, so ein bisschen auf die Art. Mhm. Und ich bin immer noch der Meinung, dass bei einer entweder bei einer sehr erfolgreichen oder bei einer sehr unerfolgreichen WM auch Jogi Löw noch eine Option wäre. Das halte ich komplett für ausgeschlossen. Der wechselt nicht direkt nach einer WM nach München. Das kannst du nicht bringen. Aber schau mal, ich verstehe diese Pro-Kovac-Sache nicht so ganz. Ich verstehe auch nicht diese Pro-Saliamic-Sache. Aber vielleicht braucht man da auch jemanden, der so ist. Aber da kann kein Erfolg langfristig gesehen bei rauskommen. Und da kann sich auch nichts kurzfristig positiv verändern. Du kannst jeden Trainer zu Bayern stellen mit dieser Mannschaft. Die werden immer Erfolg haben. Die werden auch in den nächsten Jahren Erfolg haben. Da will ich dir widersprechen, weil es, wie gesagt, wirklich jetzt wichtig ist, was, glaube ich, in den nächsten, also ich sage in den nächsten 2 Jahren, werden sich die Weichen in München neu stellen, wenn man das. Ja, aber national wird jeder Trainer Erfolg haben. Nee, da gehe ich nicht mit. Du hast zu Beginn der Saison gesehen, dass auch Bayern München Probleme bekommen kann. Und das kann vor allem dann ganz schnell so eine Negativspirale werden. Und also ich würde wirklich das nicht unterschätzen. Es sieht immer so einfach aus für München, aber das ist auch nochmal eine mega herausragende Leistung eigentlich, dass du Jahr für Jahr die Liga so dominierst. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass die Konkurrenten so schwach sind, sondern es hat auch was mit der Mentalität in der Mannschaft zu tun, mit den Spielern, die da auf dem Platz stehen. Was die, also guck dir den Ribéry an. Da sprichst du sowas an, dass beim 4-0 die noch gallig sind wie sonst was. Ja, sowas das ist eine Qualität. Das kannst du, glaube ich, auch nicht jeder Mannschaft beibringen. Da brauchst du die richtigen Leute dafür. Weil du siehst es ja bei anderen Mannschaften, die gnadenlos überlegen sind und nach dem 2-0 zur Halbzeit irgendwie einen Gang zurückschalten, das 2-1 kriegen und hinten raus noch das Spiel vielleicht unentschieden dann doch herschenken. Das gibt's ja oft genug. Und bei Bayern hast du das eigentlich, also ich kann mich an kein Spiel erinnern, das Bayern dominiert hat. Jetzt so spontan nicht, es gab's bestimmt, aber spontan kann ich mich an kein Spiel erinnern, das Bayern wirklich dominiert hat, aber dann den Sack nicht zugemacht hat, sondern das waren immer Spiele, wo wirklich auf den Kiel gegangen wurde. Wenn das zur Halbzeit 5-0 steht, steht zur Halbzeit 5-0 und danach, wie jetzt am Samstag, fährt man einen Gang zurück oder so, ja. Aber das ist für mich schon eine herausragende Qualität, die vor allem aus meiner Sicht Heinkes und Guardiola immer so ein bisschen in diese Mannschaft gebracht haben. Unter Ancelotti, da lief auch 2016, 2017 einiges nicht so richtig rund, aber es hat halt immer noch gereicht für die Liga. Weil die Qualität der einzelnen Spieler halt auch noch so viel besser ist. Aber das will ich ja dem Verein so ein bisschen absprechen, dass diese Qualität jetzt immer mehr abnehmen wird. Ja, guck dir die zwei alten Opis da an über außen. Also das ist halt absehbar, wenn da nicht mehr allzu viel geht. Erstens mal aufgrund des Alters, zweitens mal aufgrund dann der eh schon bestehenden Verletzungsanfälligkeit. Lewandowski ist jetzt wahrscheinlich auch gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Also ob es da noch so viel besser wird, muss man in Frage stellen. Bei Boateng ist auch immer dieses Verletzungsding ein Thema. Martinez ist auch jemand, der sich häufig verletzt. Thiago, phänomenaler Spieler, auch noch nicht alt, aber verletzt sich oft. Also da sind viele Positionen, wo man sich, glaube ich, schon ja, so langsam mal Gedanken machen muss, was kommt da so an junge Spieler nach? Also es fehlt so ein bisschen diese Schweinsteiger-Müller-Lahm-Geschichte so ein bisschen gerade. Also die haben mit Sicherheit genügend Leute noch in der Hinterhand, sage ich jetzt einfach mal so, aber bislang sehe ich die noch nicht, die da nachrücken wollen, so die Spieler. Aber wir haben ja auch über Jubel und so weiter gesprochen, da hat Ribéry ja für mich den Vogel abgeschossen eigentlich, ne? Mit der Depp-Aktion war schon ziemlich geil. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, da habe ich schon abgeschaltet, ja, geistig. Der hat gedeppt. Also ich meine, das Depping ist ein bisschen 2017, aber trotzdem geil. Tja, da ist er wieder. Der alte Social-Media-Pocho hat gesprochen. SMP, wer kennt den nicht? So, Hammer. Ja, Hammer ist hier. Jetzt gehen wir nach Hause. Muss ich auch noch vorbereiten. Heute ist ja schließlich Champions League-Abend. Also, hier, ja. @DieterCast ab morgen 15:30 Uhr. Morgen ist in dem Fall Mittwoch, der 4.4. Da könnt ihr abstimmen. Wählt den Dieter der Woche. 6 Tage lang habt ihr Zeit. Hashtag FragDieter. Alle Fragen sind willkommen. Und ihr seht, wir beantworten die wirklich mit großer Ernsthaftigkeit. Mit Bravour kann man auch. Und Sachverstand. Sachverstand, muss man wirklich sagen. Und Kalle Rummenigge hat einen neuen Vertrag unterschrieben, kam gerade zu mir aufs Handy. Das ist so schön. Und dann muss man wirklich hier nochmal eins ganz kurz reinwerfen und da bin ich wirklich stolz auf euch beide. Das ist die 5. Folge in 20 Tagen, Dieter. Das ist schon mehr als, glaube ich, wir insgesamt in den letzten 20 Monaten zusammen gepodcastet haben. Also. Genau, richtig. Und nochmal, das geht raus an wirklich ausnahmslos jeden Hörer @DieterCast, den Dieter der Woche. Hört auf euer Herz. Oh, seid nicht politikverdrossen. James Rodriguez. Wirklich. Es geht raus an euch. Wie war das eigentlich bei dir so in der Grundschule? Hast du immer Ehrenurkunden gekriegt oder hast du auch mal nur eine Siegerurkunde gekriegt, Chris? Wenn ich keine gekriegt habe, habe ich der Lehrerin auf die Fresse gehauen. Ja, ja, okay, danke. Okay, Shoutouts gehen raus an die Hip-Hop-Party-Crowd. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.